Firestarter. Ja. Ich meine, wenn er es schon selber zugibt auch und offen sagt, dann. Ja, ja, was macht das Kind von Bonfunk MCs heute? Gute Frage. Ist das überhaupt ein Kind oder ist es einfach nur einer von diesen Erwachsenen, die aussehen, als wären sie 15? Ich weiß es nicht. In Finnland haben sie seltsame Gene. Ja, die Frage ist halt, steht da noch zu den Dreads heute? That's some racist shit. Wieso? Das ist anti-finnisch. Anti-Progerie. Das stimmt, ich habe gerade eigentlich... Wo Leute halt das Gegenteil von Benjamin Button, also halt einfach nur schnell altern. Ja. Das Gegenteil von Benjamin Button. Ja, so gesehen habe ich gerade ein paar echt schreckliche Sachen gesagt. Ja. Und es tut mir sehr leid. Ja. Wünsche ich, könnte das dem Kind von Bob von KC auch irgendwie persönlich sagen, aber kann ich nicht. Das weiß man nicht. Wie gesagt, das ist nach allem, was uns bekannt ist, könnte nur noch leben. Ja gut, aber deswegen hört er noch nicht so Podcasts aus Deutschland. Aber vielleicht auch schon, Das ist ja, eine sehr internationale Welt. Damals schon 20 war. Das kann auch sein. Straight from the top of my dome. Genau. Genau. Wakefield auch. Überall damals. Wakefield. Ja. Das heißt, einfach nur ein YouTube-Fenster offen zu haben und schon sprudeln die Gesprächsthemen. Ich kann noch ein bisschen Fidget spinnen. Ich suche jetzt nicht nach diesem blöden, nutzlosen Ding. Hier? Ach Gott. Ich finde Fidget Spinner so enttäuschend. Wieso? Es ist nichts. Es macht keinen es Spaß. Es ist nichts. Es, ist, es macht keinen Spaß. Das stimmt. Es macht tatsächlich keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Es ist nicht also es löst in mir auch nichts aus. Ich weiß nicht, ob das halt... löst in mir nichts aus. Ja, ja, ich hatte halt gedacht, dass Leute... ein Besuch im Holocaust-Museum oder so. Nee, es wäre schlimm, wenn das eine ähnliche Wirkung hätte. Aber ich meine, ich dachte halt so, auch mit anderen so Handschmeichlern und so, soll ja irgendeine Form von irgendwie Wohlgefühl oder Unterhaltungs... Wert oder so auslösen, aber tut es in diesem Falle. Also, nein. Das ist nur so. Naja, manche Leute auf dem Spektrum. Ja, eben. Vielleicht ist das halt der Unterschied. Vielleicht ist das das bisschen, das meinem Gehirn auch fehlt. Dann. Ich habe, glaube ich, schon wieder was ganz Schreckliches gesagt. Ja. Das schneiden wir raus. Ich habe halt an den Film gedacht und ja, aber dazu. So ein lustiger, wer macht den Spruch? Hast du einen lustigen Spruch auf Lager? Ich hatte eben, aber jetzt nicht. Okay. Ich auch nicht. So, willst du einfach mal sagen, herzlich willkommen zu Social Film und Fernsehen und ich sage dann das Erste, was mir einfällt? Oh, das ist keine gute Idee, glaube ich. Wolltest du einen Sandwich-Witz machen oder was, in welche Richtung? Ich glaube schon, ja. Okay. Wollen wir einfach irgendwas sagen, so mit Mindset-Experten oder so? Oder Mentalmagier? Nee. Nee, okay. Das ist lame. Das ist lame. Okay, sag du den ersten Begrüßungssatz und dann mache ich irgendeinen Spruch. Und dann. Na gut, okay. Ja. Herzlich. Okay. Das wirkt sich am besten, während ich irgendwas sage. Das wusste ich nicht, dass du noch nicht fertig warst. Ja, du hast ja gehört. Okay. Herzlich willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen. Und ich habe das Feuerzeug vergessen. Okay. Ja, stimmt. Da lagen zwei dahin. Herzlich willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es gibt da diese sehr, sehr interessante neue Gruppe von, ich sag mal, Nahrungsergänzungsmitteln, die nennt sich Nootropica. Zufälligerweise haben wir unter sufifi.de jetzt auch einen Webshop errichtet, wo man zu einem, ich finde, für das, was man bekommt, sehr guten Preis auch ein bisschen aufstocken kann. Mhm. Sufifi Mindset. jetzt nicht sofort anfangen irgendwie zu maulen, wenn ich sage, dass das pro 100 Milligramm 60 Euro kostet. Ihr müsst es halt einfach, also wie gesagt, Probepackung für 15 Euro, dachten wir, es ist vielleicht eine gute Idee, anstatt ein Patreon zu machen, weil wir jetzt mittlerweile so selten Podcasts machen, dass das auch viel besser ist, wenn wir, ich sag mal, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Weil wir es auch so gut meinen auch. Ja. Das sind ja auch gute Sachen, gute Produkte. Ja, und es hilft es macht euer Sperma testosteronhaltiger, auch wenn ihr Frauen seid. Vor allem dann, ich nehme es ja selber, deswegen, ja. Ne? Glaubt mir, es ist mein eigenes Testimonial auch. Und eigentlich gibt es für uns gar keine Grenzen mehr, wie in dem heutigen Film, den wir besprochen haben, das Bradley Cooper Meisterwerk. Ohne Limit. Limitless. Ich bin jetzt auch so aufgepumpt. Güte. Was meine vaskulären und sozi-tachykardischen Arterien alles an Weitungen erfahren. Absolut. Entschuldigung, ich bin tatsächlich erkältet. Ich meine, man könnte jetzt denken, ich bin aufgepumpt wegen der coolen Eingangsmusik, aber es ist natürlich einfach die enorme mentale und physische Steigerung, die wir erfahren. Wo redest du gerade? durch diese nootropischen Produkte, die du angeteased hast. So, ja, so viel Mindset. Ja, natürlich, auch unsere Podcast-Performance. Oder so viel Mindset. Mindset, ja. Schaut mal rein. Lecker, lecker. wie kriegt man die Kurve jetzt zu Limitless? Guck mal, der Anker von unserem Podcast-Imperium sind ja immer noch Filme. Natürlich, ne? Noch, genau, bevor also sich dann halt das... Nahrungsergänzungsmittel. Genau. So wie Goop. Darauf atmen wir hin. Oder Infowars. Genau, wie Goop. Oder halt Cernovich. Ja, übrigens... Wenn der es schaffen kann, dann können wir es auch schaffen, wirklich. Ja, und vor allem, weil man sieht ihm auch sehr an, dass er es geschafft hat. Also wenn ich den sehe, denke ich so, das ist einer, der hat es geschafft. Und ich denke auch sofort einer, an Bradley Cooper, wow. Den Sexiest Man Alive irgendwann 2012 oder so. Sexiest Man Alive mit... Na echt, also echt interessanten Art, seine Filmprojekte auszuwählen manchmal. Ja, da merkt man die Wurzeln in der Qualitätsserie Alias. Dadurch bin ich Bradley Cooper als einen der ersten Menschen überhaupt, würde ich fast sagen, bis auf die Leute, die ihn für Alias gecastet haben, die vor Alias mit ihm Filmprojekte verwirklicht haben und die mit ihm zusammen Alias gedreht haben. Aber einer, der in dieser Reihe dann direkt als nächstes kommt. Ich habe Alias geguckt. Mhm. Ich kann im Nachhinein nicht mehr sagen, warum. Das ist eine der hardcore dümmsten Serien, die es überhaupt gibt, es die gibt wirklich Sachen bei den inhaltlich Sitzungen. Die Grenze zu Anime weit überschreitet. Aber wo ich auch ein bisschen in die Taschenspielertricks eines gewissen Herrn, na, wie heißt er? J.J. Abrams. Eingeweiht wurde. Und quasi alle S-Puls die J.J. Abrams bei Lost später nochmal verwirklicht hat mit seinen Kompagnons, Lindelof und seinen Spießgesellen. Den anderen Spacken. Hat er bei Alias schon mal durchprobiert und mal geguckt, wie er so die Grenzen austesten kann. Und eine der eigentlich die beste Figur in Alias, neben dem Mann mit dem großen Ohr, Victor Garber, den Vater der Hauptfigur Sidney Bristow spielt, die von der, ich sag mal so mittelmäßig talentierten Schauspielerin Jennifer Garner spielt. Jennifer Garner sieht die ganze Serie Alias über aus wie eine Giraffe. Man soll aber glauben, dass sie eine der erotischsten Frauen auf der Welt ist. Autsch. Ich find Jennifer Garner super unattraktiv. Ich will auch kein Bodyshaming. Es ist halt, in erster Linie ist es ihre Visage, weil die sieht halt ständig so aus, als würde sie gleich. Sie ist eine große majestätische. Und mit einer sehr, sehr langen Zunge das Blattwerk Person. Aus Bäumen mit hohen Blätterkronen rausschlecken. Sie hat, sie hat auch viele Kostümwechsel. Ne? Egal, es ist Alias, ja. Ja, später hat sie, halt auch die das zweifelhafte Privileg gegenüber Isabella Rossellini zu spielen, oder? Mhm. Ich glaube, es war Isabella Rossellini, ja. Isabella Rossellini ist die mit den dicken Hupen aus Matrix. Die aus Blue Velvet, die schöne auch. Isabella Rossellini ist... Ich meine jetzt aber die später irgendwie so in so Gummikostümen Sexakte von Tieren auf der Bühne nachgespielt hat. Das ist Isabella Rossellini. Ah. Das ist schon richtig. Okay. Das ist ihr Ding. Das ist ihr, ja. ihr Ding. Das mag sie. Und, die haben dann später ein vermeintliches Mutter-Tochter-Duo gespielt. Mhm. Oder einen Antagonisten, ich weiß, Alias. Auf jeden Fall, Bradley Cooper war da einer der wenigen wirklich coolen Figuren. Neben dem einzigen Schwarzen in der Serie und einem quasi rechteckigen Menschen namens Marshall. Mhm. Und Bradley Cooper war immer so ein Marshall, rasender Reporter, der von dem Doppelleben der Hauptfigur nichts mitbekommen hat. Dann aber später natürlich in den Sog ihrer Spionageaffären reingezogen wurde und dann irgendwann ausgestiegen ist, glaube ich. Wurde er ein großer Filmstar in Sexiest Man Alive und hat dann in Meisterwerken wie Aloha mitgespielt. Eben. Der Film, der ihn international zum Superstar machte, von Cameron Crowe. Der Film war das, definitiv. Aloha. Aloha, ja. Aloha. Jeden Fall. Hallo. Hallo. Hey, Aloha. Hallo. Auf Wiedersehen. Bye. Auch potenzieller Kandidat für die Sonderschule von Film und Fernsehen. Eines schönen Tages, wenn uns die Urlaubslust mal so gar juckelt, dann werden wir nach Hawaii oder wie die Einheimischen sagen, Hawaii, reisen zusammen mit Cameron Crowe und seiner lustigen Truppe aus Bill Murray, Bradley Cooper und... Der gebürtigen Hawaiianerin Emma Stone. Das extrem hawaiianische Emma Stone. Diese, ja, genau. Ja. Aber ja, also Bradley Cooper, ich meine, er hat ja auch gespielt, hier Hangover, Wet Hot American Summer und so. Ist alle Hangovers so, hat er mal gemacht. Alle Hangovers, der hat Es ist ja nicht Hangovers so, dass er jetzt gar nichts auch macht, was irgendwie auch mal Spaß macht oder so. Aber ja, also interessante Filmografie. Es gibt auch noch diesen Film, wo er diesen bekloppten Chefkoch spielt und so. Burnt, oder? Burnt heißt er, glaube ich. Ja, mit Daniel Brühl, glaube ich sogar. Aber egal. Was spielt denn Daniel Brühl in Burnt? Den Foodtruck? Genau. Ich glaube, ja. Nein, Daniel, auch ein Koch. Es ist ein Film, ich glaube, Daniel Brühl spielt einfach auch ein Koch oder Restaurantbesitzer oder so. Bradley, you're such an asshole. I cannot cook when you are screaming all the time. Oh no, I quit. Nein, Daniel Brühl spielt natürlich einen Koch, der verliebt ist in Bradley Cooper, was das Detail ist, was ich mir gemerkt habe. Tatsächlich? Das ist der einzige Grund, ist, warum ich das weiß. Oh Bradley, I love you so much. Why are you screaming in the kitchen? You are such an asshole. I love you. I want to give you a kiss. Ja. Auch ein potenzieller Kandidat für wir können allein mit Bradley Coopers Filmografie locker 5 Folgen füllen. Mit Sicherheit. Ja. Müssen wir vielleicht, denken wir uns noch einen lustigen Namen aus dafür, aber vielleicht auch lieber nicht. Nee, wir haben halt leider schon Hayley June Osmond verpasst. Ja, verdammt. Das stimmt. Wie komme ich jetzt auf Hayley June Osmond? Beziehungsweise Hayley Joel Osmond. Ich sage es dir. Ja. Der Drehbuchautor von Limitless, ein Film, der übrigens sehr, sehr unwahrscheinlicherweise auf einer Romanvorlage basiert. Ja, es hat mich auch umgehauen. Leslie Dixon hat Paying It Forward, beziehungsweise das Glücksprinzip mit Hayley Joel Osment verwirklicht, was definitiv auch auf unserer Shortlist, weiß nicht, aber Longlist. Wäre im Hayley June Osmond drangekommen, aber wir wären nicht dieser Podcast, wenn wir alle unsere Themenmonate oder Themenwochen oder Themenfolgen einfach verpassen würden. Aber wir sind wir sind ja selber die Herren unserer Zeit, auch gerade jetzt mit dem neuen Mindset und so. Wenn wir sagen, es ist immer das, was wir sagen. Jetzt glaubt oder nicht? Man braucht nur die mentale Einstellung. Das ist die 7. Folge, die wir heute aufgenommen genau. haben. Genau. Und dass wir diese als erstes veröffentlichen, obliegt einem sehr, sehr elaborierten Social-Media-Algorithmus zugrunde. Genau, den wir auch entwickelt haben. Den wir heute Vormittag entwickelt haben. Wir haben nicht geschlafen. Viel Mindset, 69,99 Euro. Das ist jetzt 10 Euro teurer, als ich es am Anfang gesagt habe. Aber so ist der Markt. Bitcoins fluktuieren auch im Sekundentakt. So ist das. Und so viel Mindset ist begehrt. Und aus natürlichen, naja, sagen wir, aus Zutaten, die aus natürlichen Produkten gewonnen wurden. Ja, ich finde, das ist, also so kann man es ausdrücken, damit bin ich. Unter anderem verschiedene Arten von Tiersperma. Ja. Es sind Naturprodukte beteiligt, kann man sagen, an der Gewinnung von. Ja. So Hühnchenknochen zermörserte. Sehr lecker. Nur die besten Stoffe und Essenzen. So, genau, apropos Stoffe und Essenzen und Wundermittel. Wir waren noch gar nicht mit Leslie Dixon durch. Oh, okay. Oh. Es ist ja nicht so, dass er ausschließlich Limitless und das Glücksprinzip geschrieben hat, sondern auch Mrs. Doubtfire. Und den wundervollen Film über einen Josef Fritzl-esken Sexverbrecher, nämlich Overboard, einen Fisch unter Wasser. Oh Gott, ja. Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Mhm. Was im Grunde ein auch wieder elaboriertes Sexverbrechen ist, ja. Das uns als zuckersüße Romanze verkauft wird. Elaborierte Sexverbrechen geben die besten Romantikkomödien ab, immer. Leslie Dixon, auch ein sehr, sehr großer Freund von Limitless, wahrscheinlich bei der Arbeit. Oder, wie man es in den 80ern genannt hat, Kokain. Jetzt hast du gerade meine komplette These zu dem ganzen Film, aber es ist nicht alles, was es gibt. Also Limitless hat ja mehrere Facetten als die und die ist halt auch, sie ist recht offensichtlich. Das hat nicht so viele Facetten. Das ist recht offensichtlich. Muss mir mal so einen Untersetzer aus Kork holen, damit man meine Kaffeetasse nicht hört, wenn ich die absetze. Ich bin ja erkältet und deswegen wird meine Stimme zyklisch immer trockener. Nein, wir müssen jetzt keinen Untersetzer holen. Ich werde es mir für die Zukunft merken und die Tasse einfach auf meinem Kopf absetzen. Sehr gut. Ausgezeichnet. So wie ich das mache mit meinem Getränk. Ja. Genau. Ja. Schon seit der ersten Folge eigentlich. Ich sitze hier immer so. Ich habe es erwähnt, weil es für mich halt schon so zum Alltag gehört. Natürlich kann ich das Rauchen nicht sein. Das ist auch so schön, Zigarettchen rauchen hierbei. Nur ich krank. Wie nice ist das denn nicht, dass ich das unterbrechen muss? Limitless. Leslie Dixon, super, super Autor, auch persönlich extrem Limitless. Mhm. Ganz kurz, Mrs. Doubtfire im Grunde genommen auch ein Film über ein elaboriertes. Nee, es ist kein Sexverbrechen, aber es ist. Kommt drauf an, ob man Vortäuschung falscher Tatsachen. Cultural Appropriation von Crossdressern bereits als Sexverbrechen bezeichnen will. Das ist auch eine Facette, In gewisser Hinsicht in den Zeiten der grassierenden Political Correctness. Und wer sind wir, wenn nicht große Freunde von Political Correctness, definitiv ein Sexverbrechen? Ich habe gemischte Gefühle zu dem Begriff Political Correctness, deswegen wollte ich jetzt nicht. Wer hat das nicht? Ja. Das ist ein Scheißbegriff. Also, Limitless. Also, das ist ein Film, auf den ich mich gefreut habe. Wir haben den nämlich schon mal gesehen und fanden den. Und ich habe immer die Hände gerieben, so uiuiuiui, Limitless. Und beim zweiten Ansehen hat sich das auch nicht wirklich geändert. Also ein bisschen ist der Zauber weg, weil man halt nicht so komplett überrascht wird davon, wie beknackt es ist. Ich habe damals hatte ich mir den angeguckt, als ich selber auch mal eine Phase hatte, wo ich Limitless genommen habe. Oh. Nach einem Bandscheibenvorfall wurde mir gegen die Schmerzen ein sehr, sehr gutes Limitless verschrieben. Und da ich da halt im Grunde nur rumliegen konnte, haben wir sehr, sehr viel Netflix geguckt. Und da passte es doch gleich, sich... Ich habe morgens zum Frühstück mehrere Folgen Alf auf YouTube gesehen. Das ist halt auch ein bestimmtes Mindset. Ja. Also muss man weißt du, was eine gute Idee wäre? Wenn wir einfach jede einzelne Folge von Alf gucken würden und darüber dann einen Podcast über jede einzelne Folge machen würden. Das hat beim Kommissar schon so gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Ja. Also das ist besser als der Alf. Der beliebteste Podcast, den wir jemals neben der Sophie Fee veröffentlicht haben. Ah. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das sagt uns auch unser elaborierter Algorithmus und so. Nee, es war jetzt einfach gelogen, aber niemand hört sich die Folgen an. Ist egal. Irgendwann machen das weiter. Ich finde, es ist eine Mission, ich finde es gut. Ich bin immer noch darauf. Sehr, sehr dumme, sehr, sehr anstrengende und mühselige und triste Mission. Darum ist es eine Mission, ja. Okay, aber es sind sicherlich alle super gespannt, worum es geht in Ohne Limit. Wie der Film halt schon, also wie der Titel schon sagt, also geht es darum, dass... Ich finde den deutschen Titel aber doof. Der geht nicht so leicht von der Zunge wie Limitless. Es ist der Limitless und Bradley Cooper ist halt auch der Limitless. Super Limitless. So. Es ist ein weiterer Eintrag in unsere Reihe über Drogenproblematik und den Konsum von Drogen. Aber es ist halt mal welche waren das denn vorher? Blutsbrüderz. Ja, das war nicht problematisierend. Limitless ist das auch nicht. So richtig. Ein bisschen. Regie geführt bei dem Film hat, ich habe den Namen auch... Neil Hamburger. Ja. Neil Burger. Ja, es sind zwei verschiedene Personen. Es gibt Neil Hamburger, den Kompagnon von Tim Heidecker und Alt-Comedy-Legende, nicht Alt-Right. Es gab tatsächlich auch mal Alt-Comedy, die nichts mit Alt-Right... Bitte nicht verwechseln. Oder Anti-Comedy, das war auch mal ein Begriff. Neil Hamburger hat keine Regie geführt bei Limitless, weil Neil Hamburger zu limitiert ist. Dafür braucht man Neil Burger. Limitless, das ist so, ja. Die Leibspeise der Amerikaner als Mensch. Und der hat den Film verwirklicht. Ja. Mit sehr, sehr schönen Einfällen als Regisseur. Wie zum Beispiel Zoom-Fahrten. Also man muss echt sagen, in dem Film, ja, also der Regisseur lässt sich so allerhand einfallen, um halt das Konzept von Limitless, nämlich, ich sag's jetzt einfach mal, erhöhte Gehirnaktivität halt zu bebildern. Ja. Es fällt Hollywood grundsätzlich ein bisschen schwer. Falls ihr es nicht wisst, wir benutzen nur 10% unseres Gehirns. Mhm. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, das ist Fakt. Jeder weiß das und es stimmt. Genau. Dass wir alle nur 10% unseres Gehirns benutzen. Und wenn wir irgendwas nehmen, zum Beispiel Limitless oder so viel Mindset, dann werden die 90 restlichen Prozent freigeschaltet, so wie bei Call of Duty, wenn man Levelaufstieg hat. Ganz genau so. Und dann kann man Chinesisch sprechen und Karate. Und Motorrad fahren und man sieht alles durch so eine Fischkamera-Optik. Ja, das ist, also der Film hat was sehr, sehr stark TV-Filmartiges. In der Hinsicht, dass die Action-Szenen spärlich und in der Regel zu Fuß sind. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Action-Szenen in dem Film. Und eigentlich alles nur so mit Kameratricks und Objektivspielerei gemacht. Aber ohne Ende. Und so ein bisschen CGI. Also der Film hatte ein Budget von ungefähr 23, 25 Millionen Dollar. Und hat fast 7-fache seines Budgets wieder eingespielt. Es war ein großer Erfolg. Man könnte sagen, ein grenzenloser Erfolg. Nahezu, ja. Aber so viel dazu. Es ist kein Flop gewesen, weil Bradley Cooper halt auch so gut aussieht. Also spielt außer... Und er ist Star besetzt. Außer, es gibt ja in diesem Film, es geht um diese Wunderdroge, die einen Limitless macht. Und es gibt ja in dem Film, gibt's halt Bradley Cooper auf Limitless und es gibt Bradley Cooper ohne Limitless. Und Bradley Cooper ohne Limitless ist natürlich mega hässlich. Weil er hat dann halt so schluffige Haare und ganz fürchterlich, ey, so, also ganz schrecklich, ja. Also es geht gar nicht, weil er hat dann auch so beige Klamotten und halt unordentliche Haare und dann ist er halt auch schon entstellt. Wir machen wieder einen Schritt vor dem anderen. Ich weiß. Bradley Cooper, als der Film Limitless anfängt, ja, steht auf der Schwelle eines Hochhauses, gekleidet in einen teuren Anzug, an der Tür seiner Wohnung, die aus Stahl besteht, wird gehämmert und gesägt und er ist gerade dabei, den ersten Schritt über die Schwelle dieses Hochhaussimses zu machen und sich in die Tiefe zu stürzen. Ja. Klassischer Beginn, wie bei Sunset Boulevard. Dem Film, den ich definitiv gesehen habe. Sonst würde ich halt nicht auf den zentralen Plotkniff von Sunset Boulevard anspielen. Einem Film, der mir bekannt ist. Richtig. Und ist aber... dann gibt's ein Flashback. Mhm. Aber sag noch mal kurz, also der Bradley Cooper will sich lieber in den Tod stürzen, als halt erwischt zu werden von wer auch immer seine Tür aufzubrechen im Begriff ist. Und sag doch mal, Felix, sagt der Bradley Cooper doch was zum Beispiel zu seinem Intelligenzquotient oder so? Damit wir er hat einen 4-stelligen Intelligenzquotienten. Aha. Das muss man sich mal vorstellen. 4-stelliger Intelligenzquotient ist Galactic Mind. Ja. Das ist 4-stelliger Intelligenzquotient ist ich Schwachsinn. Es ist halt so, als wenn du sagst, mein Gewicht ist 60 Kilotonnen. Das ist Quatsch. Das ist kein Mensch kann so viel wiegen. Kein Mensch kann so Intelligenz in dem Maße kannst du nicht mehr messen. Ja. Es ist sprichwörtlich. Wie willst du Intelligenz über die Höchstgrenze von, ich sag mal, je nach IQ-Test unterschiedlich so 200 bis 250. Wie willst du das messen? Keiner weiß es. Willst du beim Intelligenztest jemandem halt keine Ahnung so eine Bitcoin-Blockchain vorsetzen und der löst sie dann per Hand im Kopf oder was? Bradley Cooper im Limitless könnte das. Quatsch. Totaler Scheiß. Aber vierstelliger Intelligenzquotient. Das ist der Film entlarvt da halt schon eine Vision oder Definition von Intelligenz, die sehr dumme Leute haben Gott, können. Oh Gott, das ist so schlimm. Oder die darauf ausgelegt ist, dass sie von sehr, sehr dummen Leuten in Anführungsstrichen begriffen wird. Und das macht den Film eigentlich so gut. Das ist absolut das, was mich so aufregt, aber auch den Film dann wiederum sehr gut macht. Ja. Das ist das Einzige, was den Film rettet, dass er wirklich eine Art hat, einen Blick auf die Welt, wie sie höchstens 11-Jährige haben. Also man kann natürlich auch sagen, eine widerliche Vorstellung davon, was Intelligenz ist. Selbstverständlich. Aber unfassbar reduktiv. Dazu später mehr. Also, aber du hast recht, bevor Bradley Cooper den Sprung macht vom Balkon, gibt es einen Rückblende, 30.000 Jahre vorher. Genau. Am 21. März, 11. September 2011. Bradley Cooper ist in seinem State of Comfort. Mhm. Bevor die Heldenreise antritt, die den Film Limitless ausmacht. Heldenreise, ja. State of Equilibrium, beziehungsweise nicht ganz so, er ist Autor. Das heißt, er ist arm, hässlich, versifft und ungepflegt und war seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr beim Friseur. Ganz schlimm. Seine Wohnung sieht so aus wie die Wohnung von der Person, die nicht aufgeräumt hat. Von Leatherface. Sagen wir es mal ehrlich, also das ist wirklich so in Blau und Schlagschatten inszenierte Türme aus Geschirr. Ja, das stimmt. Das sieht ein bisschen so eine Mischung aus der Wohnung von der Hauptfigur aus Eraserhead und dem Familienanwesen in Texas Chainsaw Massacre. Oh mein Gott, darauf habe ich gar nicht so geachtet. Ich war davon, war so abgelenkt davon, abscheulich. War schon grotesk. Also er ist halt offensichtlich nicht nur Autor, sondern auch schwerst depressiv. Ja, er ist depressiv. Wird auch gesagt, er verlässt halt die Wohnung nicht, er hat so doofe Normie-Strategien, um ein Buch zu schreiben, wie zum Beispiel, geh nicht aus der Wohnung. Mhm. Wirf einen Ball gegen die Wand. Macht er das? Ja, ein- und zweimal macht er das. Und Nickerchen, cool. Nickerchen machen. Ja, also im Grunde so, wie ich auch arbeite. Autor halt, ja. Also er hat eine Schreibblockade, kennt man, es geht ihm sehr schlecht. Es gibt diese Szenen, wo er halt auch lieber an Bars geht, statt an seinem coolen Buch zu schreiben. Ja, Autor halt. Ja, exakt. Und trifft sich da halt mit einer blonden Frau, mit der aber friendzoned ist. Wo man halt schon gleich merkt. Diese Bitch. Was für ein mega Kack Bradley Cooper ist. Ja, als Autor, bevor er Limitless genommen hat. Ja, nee, es geht gar nicht. Diese Frau gibt ihm seinen Wohnungsschlüssel zurück, weil sie keine Böcke mehr hat, hinter ihm aufzuräumen. Und es ist halt, unmöglich sowas. Ganz niederer Kacklord, der nichts gebacken kriegt und sich nicht mehr duscht. Ja, ganz genau. Mhm. Und sie ist natürlich sie arbeitet für, glaube ich, sie arbeitet für den Verlag. Für den sie ist an dem Zeitpunkt arbeitslos, aber sie sagt ihm, glaube ich, schon in dem Gespräch, dass sie ein Vorstellungsgespräch hat und im nächsten Gespräch sagt sie, dass sie den Job bekommen hat. Ach, irgendwie sowas. Sie arbeitet halt in so einem Büro als Business. Aber es ist halt so diese klassische Aufteilung, so er ist halt so ein Schluff oder wie Felix gerade sagte, ein Kacklord und sie ist halt, sie kriegt alles auf die Reihe und ist halt so dieses Ideal von dieser erfolgreichen, schönen Frau, ja. Die also dann auch sagt so, nee, lass mal, Bradley Cooper ist es. Wenn seine Ex-Frau kurz. Er hat auch eine gescheiterte Ehe. Aus Plotgründen, weil die halt im Plot später eine wichtige erklärende Funktion einnimmt und da halt schon am besten lanciert wird. Mhm. Ah, meine Ex-Frau, ja, deine Ex-Frau, ach ja, ach ja. Dann ist mich auch da schon genervt. Ich habe es zum Glück später geschafft zu ignorieren, Steadicam während einer Dialogszene. Ach so. Meine Herren. Bei 23 Millionen Dollar wird ja auch noch das Geld übrig geblieben sein für ein Stativ, aber nein. Das wurde wahrscheinlich on set für Limitless ausgegeben. Auch immer gutes Zeichen beim Film ist, wenn die ersten 10 Minuten fast nur aus Voice-Over bestehen. Und oh ja, das ist ja, auch so. Ja, stimmt. Es gibt viel zu erklären, vierstellige IQs und wie das Leben als Autor halt so funktioniert, weil das ein sehr, sehr exotischer und komplexer Beruf ist, den wenige Leute verstehen. Mhm. Die Szenen davon, wie er immer so 3 Wörter schreibt und ihn wieder so wegmacht, sind auch sehr kryptisch. Ja. Das muss man auch erstmal irgendwie erläutern. Da kann sich auch niemand mit auseinandersetzen. Niemand war jemals in der Situation, selbst wenn er kein professioneller Autor war, weißt du nicht, wie es ist, eine Deadline zu haben. Nee, also es ist halt, es ist einfach ein Zustand, ein seelischer Zustand. Man muss das erklären. Mhm. Er trifft dann halt auf der Straße, wie so vieles in dem Film, läuft er einer sehr, sehr wichtigen Person einfach unvermittelt auf der Straße über den Weg. Hey! War von cool, ich tröge. What the gonna do? Der ist so ein bisschen so, der Ex-Schwager. Der Ex-Schwager ist halt so, ist so ein bisschen so ein, wie gesagt, der Bruder der Ex-Frau, die erwähnt wurde schon. Komfortablerweise kurz zuvor erwähnt wurde. Und der Ex-Schwager von ihm ist halt auch ein leicht zwielichtiger Geselle. Der Film spielt übrigens in New York, um das kurz zu erwähnen, ist New York. Ey! Ja. Und so halt. Get out of here! Genau, und die beiden kommen halt ins Gespräch. Jada, jada, jada. Und was Bradley. Und gehen dann natürlich einsaufen, weil Autor halt. Und der andere ist halt der zwielichtige Ex-Schwager. Und der ist halt, glaube ich. Bradley Cooper weiß schon, dass der Drogendealer ist. Ja. Das ist halt sein, das ist sein Beruf, das ist sein Tagwerk. Erfahren wir durch seine Nachfrage, bist du eigentlich noch Drogendealer? Richtig, genau. Also nicht, Informationsökonomie, dass an seinen halblangen, nach hinten gegelten Haaren und seinem etwas, eine halbe Kleidergröße zu großen Anzug gemerkt hätten. Ja, er hätte auch Waffenhändler oder... Ja, es ist, wenn der Film in den 30ern spielen würde, wäre er wahrscheinlich Oder so Wettbüro. Wettbüro-Heini gewesen oder so. Ja. Auf jeden Fall, der Schwager von ihm ist auch an einer ganz heißen Sache dran. Und zeigt ihm so eine ganz neue Designer-Pille, die es gibt, die ein bisschen aussieht wie so ein durchsichtiger Hemdknopf. Nee, sieht aus wie eine Kontaktlinse. Ich musste immer so die durchsichtigen. Aber ja, auf jeden Fall, also so eine durchsichtige Pille, die was ganz Besonderes ist. Und ich glaube, er erzählt Bradley Cooper dann auch so, ja, nee, das ist halt ganz seriös so, das ist halt so medizinischer Test oder verharmlost. Er widerspricht sich da auch ein bisschen, ja. Ja, Bradley Cooper, der halt, glaube ich, so ein bisschen schon so angerissen ist als jemand, der halt auch Sachen mal probiert. Sagt halt so, ja, ich habe kein Interesse und so, aber steckt dann die Pille schon ein, weil die ist umsonst. Ja. Wie jeder kluge Dealer dieses, ne? Der erste Hit ist umsonst. Ja. Und dann zieht man sich die Bradley Coopers dann nicht ran. Das ist mir als, muss ich auch ehrlich sagen, als Grundschüler ist mir das super häufig passiert. Ja, andauernd. Leute vor der Schule einfach Drogen in die Hand gedrückt haben. Ja. Ich habe dann natürlich gesagt, nein. Mhm. Aber es ist umsonst. Drogen sind was für Loser. Ja, genau. Du Schlemiel. So, lass mich mal in Frieden damit. Nein, aber ich habe nie. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Drogen bekommen wie als 8-Jähriger vor der Grundschule. Ständig kann man hier hinterher schmeißen. Yeah. Hey, guck mal. Martin Semmelrogge war sehr, sehr viel. Martin Semmelrogge war bei dir da. Ah, okay, cool. Nee, Martin Semmelrogge Imitatoren. Keine Lust von seinem Anwalt, um das zu hören. Die konnten davon auch nicht. Schlechte Martin Semmelrogge Imitatoren, die sich ihren Lebensunterhalt als Drogendealer vor Grundschulen verdienen mussten, indem sie da Drogen verschenkten. Wer kennt es nicht? War dann halt schnell wieder vorbei, weil tatsächlich Grundschüler viel zu wenig Geld haben für Drogen. Ja. Das ist denen noch aber, früher aufgegangen ist, aber ja. Wie gesagt, das ist, also das ist in der Häufigkeit, wie in Kinderarztpraxen und Polizeidirektionen davor gewarnt wird, anscheinend immer noch im Untergrund aktiv. Diese verschwörerische Szene von Untergrund-Drogenfeen. Mhm. Naja. Wo haben wir stehen geblieben? Limitless. Schlimme Geschichte. Oh. Nee, also auf jeden Fall nach diesem Treffen mit seinem Schwager. Klassischer Drogendealer, gibt er ihm erstmal was umsonst. Geht der limitierte, immer noch nach vor limitierte Bradley Cooper, limitiert bei sich zu Haus die Treppe hoch und begegnet der Frau von seinem Vermieter. Die halt, finde ich, also ich meine, er ist halt ein Typ, der seine Miete nicht bezahlt und so, und ich kann schon verstehen, dass es nervig ist und so, aber sie geht halt schon auf eine echt ziemlich cartoonhafte Art und Weise sofort auf ihn los und was eigentlich total uncharakteristisch ist für diesen Film, der in gar keiner Hinsicht irgendwas cartoonhaftes an sich hat. Nee, alles andere ist halt so realistisch, deswegen fiel's mir so auf. Ja. Es ist, na, auf jeden Fall, sie brüllt ihn halt da so im Flur an, was er für ein Versager sei und, oh, Verzeihung. Nee, bevor das passiert, hat er diese Limitless-Pille schon eingenommen. Während er die Treppe hochgeht, nimmt er sie ein. So war das. Ja, und dann gibt es auch noch so einen coolen Umschnitt auf so eine Grafik. Er geht die Treppe hoch, er hört schon die Frau des Vermieters schimpfen und denkt sich, ja, nee, jetzt nehme ich mal schon wieder diese farblose Pille, die ich nicht kenne. Jetzt habe ich das starke Bedürfnis, mich von meiner Realität, wie ich sie empfinde, zu disassoziieren und hoffe, gut beschrieben, dass diese kontaktlinsenartige Tablette irgendeine Art von MDMA ist. damit ich schön mal so ein bisschen fliegen gehen kann, während die mich anbrüllt. Ich glaube, du hast recht. Das ist tatsächlich die Motivation. Ja, oh mein Gott, warum sollte man unmittelbar von einem Gespräch mit einer Person, der man vermeintlich Geld schuldet, vermeintlich halluzinogene Drogen nehmen? Vor allem das Geile ist, das Voice-Over informiert uns dann auch nochmal. Oh nein, jetzt redet sie mit mir und ich habe gerade halluzinogene Drogen genommen. Also, um das alles nochmal zusammenzufassen. Auch ich finde das eigentlich fast schon klug von dem Film, dass er das Publikum, was er bedient, für nahezu grenzdebil hält. Gar nicht in der Lage, selbst simpelsten, nicht mal das zu kapieren, was sie direkt vor ihren Augen sehen. Ja, man weiß nie, besser sicher gehen, ja. Auf jeden Fall, während aber diese Frau halt ihm, also da die Hosen stramm zieht im Treppenhaus, ich finde die Szene total irre, seltsam irgendwie so. Ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall beginnt aber auch dann das Limitless. Wir nennen das immer das Limitless. Die Droge heißt irgendwie NCS Miami. Cock Gorilla Mind Boost. It's a new tropic formula. New tropic, a whole new rage. It's a formula that you can stack and it expands your mindset. It gives you excellent mind powers. Auf jeden Fall das Zeug hat er genommen. Und, Limitless. Ja, und warum nennen wir es nicht Limitless? Es ist das Limitless letztendlich. Und dann, ich versuche halt jetzt diese Effekte zu beschreiben, aber du bist gleich besser im Beschreiben. So, also, alles wird halt irgendwie so wusch. Das hast du genau. Sehr gut. Ja, so klingt es nicht nur, so sieht es aus. Du hast halt in erster Linie gestikuliert. Das können ja die Leute vor ihren Internetapparaten zu Hause, können es ja gar nicht sehen. Ja, das stimmt. Der Podcast leider. Ist ein akustisches Medium. Ja, leider, das ist blöd. Pantomimische Darstellungen helfen da herzlich wenig. Wie gesagt, es sind in erster Linie Kamera- und Schnittmätzchen, gemischt mit so ein bisschen CGI und Stock-Footage von irgendwelchen Blutbahnen im Gehirn und so weiter. Ja, ja. Ja, stimmt. Das Bild... wechselt dann halt auf so ein Weitwinkelobjektiv, aber immer noch im 16:10 oder 16:9, weiß ich nicht, Kino halt, ja. Kinoformat, sodass das alles, das Bild, sehr, sehr viele Bildinformationen in einem Format, das eigentlich viel zu schmal ist, für diese Bildinformationen gestaucht. Mhm. Und das symbolisiert dann halt diese Verdichtung von Wahrnehmungen und Informationen, die auf Bradley Cooper jetzt einprasselt einfährt. Und man sieht dann auch noch, wie ein zweiter Bradley Cooper den ersten Bradley Cooper halt so anschaut, weil er so viel jetzt wahrnimmt, dass er praktisch sich selbst und so weiter. Und das ermöglicht ihm dann in einer meiner Meinung nach sehr gruseligen Szene, weil er jetzt so viel wahrnimmt und so viele Informationen hat, diese Vermieterin halt so sich bei ihr einzuschmeicheln. Ja, das ist die Schlussentwicklung. Aber er sieht halt in ihrer Tasche irgendwie so das Cover von einem Buch über ein bestimmtes Thema, das er vor 20 Jahren mal in der Hand hatte. Sofort kann er alle Informationen Diese davon unvorstellbare Mindset-Leistung eines Menschen, der sich tatsächlich 12 Jahre noch daran erinnert, an ein Buch, das er mal gelesen hat und ungefähr zu sagen, was in diesem Buch drinsteht. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen, wie man so klug sein kann, dass man den Inhalt eines Buches zumindest in der Zusammenfassung, sich über 12 Jahre hinweg merken kann. Kannst du das? Also nee, ich meine, vielleicht durch unsere... Absolut jeder. Nee, natürlich kann man das. Ja. Ich meine, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber grundsätzlich natürlich. Du wirst dich ja noch ungefähr an den Inhalt von, Harry Potter oder so. Na, ich kann halt schon auch noch Titelsongs von Kinderserien, die früher, also es ist halt so. Nimmst du heimlich Limitless? Kann man... Oh Mann. Reden wir später, lass uns mal später darüber reden. Aber auf jeden Fall Ich weiß noch nicht, ob du das auch so geht, aber was diese Szenen, also es ist jetzt die erste davon, wo Bradley Cooper dann halt so mega mit seinem vierstelligen IQ mega intelligent rüberkommen soll. Den benutzt, um eine Alte zu poppen. Das auch? Passiert im Film ungefähr 6 Mal. Nee, was ich meine ist, dass er, wenn er in diesem Limitless-Modus ist, dann sich das dann äußert, dass er nur so staccato-artig so Jargon von sich gibt. Ja. Und das wirkt halt auf mich nicht intelligent. Es wirkt auf mich entweder leicht autistisch, genau, oder halt wirklich wie so ein Patrick Bateman, der halt sich das alles gemerkt hat, so irgendwie so, oh ja, ich sehe gerade, du hast halt dieses juristische Buch, aber ich meine, ich würde halt, also ich kann das gar nicht nachmachen, aber so dieses this edition is from I recognize... Großartig, Thomas Hobbes, hatte ich auch schon mal gelesen, super Buch. Danke. Großartige gesellschaftliche Ideen, sollten wir echt mal drüber reden, sollen wir mal Kaffee trinken? Ey, ich hätte richtig Lust, dich zu poppen jetzt gerade, ich popp dich jetzt, fertig gepoppt. So, willst du noch was essen, sollen wir noch ein bisschen lesen, sollen wir noch ein bisschen Fernsehen gucken, sollen wir ins Kino gehen, sollen wir nochmal poppen, poppen. Ja, genau, das, was Felix gerade gemacht hat, genau, perfekt. Es ist entweder Autismus, Patrick Bateman-artige Roboterhaftigkeit oder Koks. Das sind die 3 Optionen, aber du hast das Ende schon vorweggenommen. Zum Glück diese hat Frau Patrick Bateman nie Drogen genommen. Ja, nee, stimmt. Das lässt sich auch gar nicht kombinieren, diese Dinge. Nee. Ja, stimmt. Zwei völlig getrennte Veranstaltungen. Geht nicht. Auf jeden Fall, diese Frau ist halt davon so verzückt, dass tatsächlich damit endet, dass er sie halt, also ja. Entschuldigung, wir wollen hier jetzt auch nicht in dem Raum stehen lassen, dass Autisten sich verhalten wie Kokainabhängige. Verzeihung, nee, es geht wirklich nur um die Darstellung von Intelligenz in diesem Film. Also das ist halt... Ungefähr 60% unserer Zuhörer sind Autisten, also ja, deswegen, bisschen mehr Respekt. Ja. Bitte die Packungsbeilage dann auch lesen von den Mitteln. Von den sehr, sehr guten Mitteln. Aber auf jeden Fall, genau, und da merkt halt der Bradley Cooper... genau. Nicht gelabeltes Limitless in einem Plastikbeutelchen, nicht gut. Ja, wir raten ab. So viel Mindset... Beste. 2 Daumen hoch. Die 79,99 € unter sofifi.de. Hammerpreis. Krass. Ja, wir sind verrückt eigentlich. Es gibt 15% Rabatt, wenn man als Couponcode sofifi eingibt. Wir sind verrückt halt. Also es ist spinnen. Also es ist halt echt viel zu. Ich habe noch gesagt, so können wir nicht machen. Viel zu großzügig. Aber auf alle Fälle, genau, Bradley Cooper erkennt das Potenzial von Limitless. Weil nachdem halt dann sei die dankbar begattete Frau halt weg ist, kommen ihm andere geniale Ideen, auf die man kommt mit einem vierstelligen IQ, wie zum Beispiel Geschirr spülen. Ja, aufräumen. Müll rausbringen. Mhm. Auch ein Kennzeichen überlegener, vierstelliger Intelligenz. Mhm. Und das ist halt dann auch wieder diese... Nicht, dass man sich manchmal halt nicht aufraffen kann, aufzuräumen und sowas. Es ist auch wieder diese Selbsthilfescheiße, so dieses... es kann helfen, sein Leben zu entmüllen, indem man einfach mal alles, was man nicht braucht, wegwirft. Und so. Also auf jeden Fall, Bradley Cooper hat so geniale Ideen, wie halt seine Bude aufräumen. Und dann setzt er sich an seinen Laptop und mit dieser durch Limitless gewonnenen Klarheit beginnt er erstmal halt die Hälfte von seinem Roman an einem Takt runterzuschreiben. Normal. Ja, wie es halt so ist. Und wie, obwohl, das ist tatsächlich realistisch. Also ich brauche dafür kein Limitless nehmen. Das stimmt natürlich. Das ist ganz normale Arbeitsweise. Ja, das ist wahr. Alles 2 Stunden vor Deadline irgendwie zusammenhacken. Bap. Ja, man braucht die Todesangst einfach. Das ist natürlich der Moment, in dem der Film dann wieder schonungslos realistisch wird, ja. Und es wird auch dann richtig gut bebildert nochmal von Neil Burger, in dem halt, wie du ja auch, glaube ich, schon angesprochen hast, halt so kleine Buchstaben vom Himmel regnen, während Bradley Cooper sein Meisterwerk tippt. Und Limitless. Zumindest aus Bradley Coopers Sicht beste in dem Moment. It's like I can hear my brain thinking. It's just all the thoughts at the same time. And then I thought, you know what? I can achieve way more in my life if I just collect all the waste in my home and just put it in bags and put it on the street. That's the secret of guter Mindset. Yeah. An organized Mindset. Auf jeden Fall, am nächsten Morgen erwacht er halt und ist wieder halt der limitierte Bradley Cooper und findet es schrecklich. Ja. Findet es absolut schrecklich, aber er hat ja zumindest die Hälfte von seinem Roman geschrieben und kann halt seine Verlegerin erstmal beeindrucken. Du hattest es noch so schön betont, irgendwie die Frau fragt ihn dann so, wie, und diese Worte sind einfach auf dem Papier erschienen, oder was? Und dann so, ja, ja, also im Prinzip funktioniert das genauso. Aber falls sich jemand gefragt hat, wie schöpferische Textarbeit funktioniert, es ist buchstäblich so, dass Worte aus dem Nichts erscheinen. Es ist allerdings keine Magie. Es ist Mindset. Was willst du sonst machen? Du kannst ja nicht irgendwie... Ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie man das sonst machen soll. Er ist eine komische Verlegerin. Ich weiß nicht, was sie für Vorstellungen hat, aber auf jeden Fall... Ich dachte, als Autor fotografieren sie das ab, geben das durch so ein Bilderkennungsprogramm. Dann, ich dachte, sie schreiben ein Bild an was? Wie denkt sie, die anderen Leute das machen bei ihr? Ich dachte, sie tippen erst das Dokument nur mit Buchstaben voll und ordnen sie später zu Wörtern. Zuerst mal so 6x4 Quadratmeter große Leinwand aus Fingerfarben voll schmieren und dann... Das ist der Prozess, genau. Ja. Na, auf jeden Fall, aber Bradley Cooper hat natürlich nur einen Gedanken. Ficken! Hat er ja schon. Hat er jetzt ja erstmal. Aber nee, er will wieder, er braucht das Limitless, er muss, ja. Ich glaube, Muss nachballern. Ja, genau. Und er sucht seinen Ex-Schwager auf. Und findet den halt so ein bisschen mit so einer polierten Fresse vor. Ja. Er ist halt Drogendealer und offensichtlich gibt es halt irgendwie so Probleme und so. Anscheinend laufen diese medizinischen Tests für Limitless doch nicht so gut, wie geordnet, wie man jetzt als den seriösen Pharmavertreter, als den man ihn zuerst wahrgenommen hat. Und aber Bradley Cooper will ja was von ihm, er will ja mehr Limitless und deswegen ist er ja sehr servil und dieser sein Ex-Schwager sagt ihm dann halt, hey, ich will jetzt halt so nicht rausgehen, hol mir doch mal meinen Anzug von der Reinigung und hol mir irgendwie so ein Brötchen zum Frühstück oder so. Ja, ja, ist so. Ja, und Bradley Cooper ist halt gleich so, mach ich und ist halt dann unterwegs. Und halt sagt dann auch noch, oder denkt, Voice-Over dann auch noch, dass er halt sich absolut zu dem Sklaven von diesen Menschen machen würde, wenn er halt nur mehr Limitless kriegt. Weil halt, limitiert ist halt blöd, wenn man Limitless kennt. Und als er aber zurückkommt in die Wohnung, ist die Tür schon offen und sein Ex-Schwager ist halt mal voll tot. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Genau. Ja. Und Bradley Cooper, der im Übrigen, ich muss das wirklich sagen, finde ich, nicht in diesem Film eine schlechte Performance gibt. Also ich meine, sie ist halt sehr, sie ist nicht subtil. Nee. Aber er holt alles raus. Also in dem Moment, wo er seinen toten Schwager erblickt, was will er machen? Macht er so einen richtig guten Pratfall auch. Also wirft sich so richtig gut auf den Arsch. Und ihm kommen dann auch die Tränen und so. Und kriegt dann eine Weile wie so ein verschreckter Waschbär am Boden rum, was ein bisschen lustig ist. Und heult auch. Ja, genau. Nein, du musst ein Limitless. Musst du ein Limitless. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil ich glaube, die meisten Leute wären halt geschockt und traurig, wenn sie jemanden, den sie kennen, tot sehen, auch selbst wenn sie sich nicht so nahe stehen. Sicher, aber er hat ihn halt seit Jahren nicht gesehen und hat ihn zweimal irgendwie für eine halbe Stunde getroffen und bricht jetzt in Tränen aus, dass er gestorben ist. Aber vielleicht ist er halt auch einfach nur nah am Wasser gebaut und weiß es nicht. Es ist halt interessant deswegen, weil Bradley Cooper in dem Film an sich ja keine empathische oder mitfühlende Person ist. Aber gut, egal, auf jeden Fall... Was interessant ist für einen Protagonisten, aber du hast recht. Also, ja, ich weiß, ich will auch die ganze Zeit darüber reden, wie schlimm ich Bradley Cooper finde in dem Film. Aber egal, wir müssen erstmal auch, wie es weitergeht. Nach seinem ersten Schock, während er darauf wartet, dass die Polizei kommt, ist er nämlich sehr, sehr schnell wieder bei der Sache. Nämlich, aha... Okay, jemand ist ja eingebrochen, weil er wahrscheinlich auch das geile Limitless wollte. Aber vielleicht habe ich Glück und die haben das Limitless nicht gefunden, deswegen suche ich das jetzt. Und er durchsucht dann praktisch die Wohnung von seinem toten Ex-Schwager und was findet er? Na, er findet es halt zuerst nicht und dann setzt er sich hin und ach ja, stimmt. Nein, ich finde das Limitless nicht, scheiße. Und dann guckt er sich nochmal in der Wohnung um und geht sofort zum Backofen, macht den auf und findet da das Limitless. So ein seltsamer Instinkt folgend, der ganz, das ist eigenartig tatsächlich. Dann sein Limitless-Sinn. Er guckt sich erst noch diese Brötchen an, die er geholt hat und dann kommt er plötzlich auf die Idee nach dem Limitless im Ofen. Egal, auf jeden Fall, er findet aber diese Brötchen, Film. Ofen, Limitless! Ja. Das war die ganze Zeit vor meinen Augen. Das ist wie Sherlock die BBC, aber genauso wie die BBC wie die Sherlock. Oh, ich hätte mir denken können, dass es passiert. Ja. Auch wahrscheinlich, also zumindest in den Romanvorlagen von Sherlock Holmes jetzt wiederum ein großer Fan von Limitless. Stimmt. Ja. Der Oldschool, klassisch, viktorianisch und auch später noch Version von Limitless. Genau. Autismus. Nein, Entschuldigung. Es tut mir leid. Auf alle Fälle, Bradley Cooper muss mit aufs Revier. It's funny, because it's ableist. Ich schäme mich auch sehr. Die Polizei kommt, weil Bradley Cooper war jetzt schon auch so ehrlich, dass er die Polizei gerufen hat, nachdem er natürlich die Drogen versteckt hat bei an sich. Ja, weil er limitiert ist. Wäre limitless gewesen, hätte er erstmal ein bisschen Buttplug an. Wahrscheinlich. Wenn er wenn er limitless gewesen wäre, hätte er irgendwie noch in der Wohnung von seinem toten Ex-Schwager so elaborierte Mindpuzzles gelegt oder so. Egal. Auf jeden Fall kommt mit aufs Revier. Aber ja, die wird Polizei, da auf dem Revier dann halt verhört von einem Typen, der quasi in jedem Film als Nebendarsteller Polizisten spielt. Mhm. Und während des Gesprächs mit dem Cop ruft dann seine Ex-Frau an. Ja. Die in einer Montage eingeführt wurde, die ungefähr 5 Sekunden gedauert hat. Aber selbst in diesen 5 Sekunden hat man gesehen, diese Frau ist ja für ein Vibesbild quasi verdächtig, erfolgreich und gut in ihrem Job. Ja, irgendwas stimmt, man wurde sofort stutzig. Ja. Und die ruft ihn dann an und sagt, hey, was ist denn los? Hey, ist der Typ tot? Und dann sagt er, ja, aber wir dürfen da jetzt nicht drüber reden. Er ist voll die Polizei, Alter. Und Bradley Cooper redet halt nicht in so einem affektierten Slang. aber es ist ungefähr, es gibt halt den Inhalt des Gesprächs recht zügig wieder. Aber ich muss halt ehrlich gesagt sagen, ich habe tatsächlich fast kein Wort verstanden. Genau. Aber auf jeden Fall, genau, sie unterhalten sich dann so. Und die Polizei lässt Bradley Cooper aber gehen, weil was sollen sie mit dem? Er ist weiß, was soll man machen? Er ist weiß, trägt einen Anzug, natürlich war er es nicht. Nee. Er trägt noch nicht mal einen Anzug, er trägt eine Jacke, aber trotzdem, ja, genau. Das kann nichts gewesen sein. Und was muss er machen? Er muss jetzt auch erstmal ein bisschen runterkommen nach diesem ganzen Kram, nach diesem fürchterlichen Erlebnis. Und was hilft da besser als halt so eine Tablette Limitless? Ja. Und gibt es eine Montage? Na, dann gibt es noch eine Montage, ja. Post-Transformation. Weil er kommt jetzt. Es passiert jede Menge. Es passiert ein ganzer Film passiert in dieser Montage. Also, erstmal macht er das Buch zu Ende, dann lernt er Klavier, dann lernt er im Casino diese ganzen Glücksspiele durchzurechnen im Kopf, weil er jetzt auch ein Mathe-Genie ist. Dann lernt er mehrere Sprachen. Mhm. Aber wahrscheinlich alle Sprachen. Vierstellige IQ. Dann heilt er den Krebs von seinem Vater, wenn ich das richtig verstanden habe. Er besucht so ein älteres Paar und ich glaube, das sind seine Eltern. Ja, ja, ja. Und er sagt dann so, ja, Papa, du musst jetzt das Medikament nehmen. Aha. Und dann hast du keinen Krebs mehr. Und darf ich kurz sagen, selbst in der Szene kommt er mega unsympathisch rüber. Ja, klar. Also es soll ja eigentlich zeigen, dass er sich um jemanden kümmert. Aber es ist wirklich die einzige Szene, in der man ihn mit seinen Eltern sieht. Er erwähnt sie nicht mal in dem Rest des Films. Nee, das war's. Er sagt nicht mal vorher so, ich bin total traurig, weil mein Vater Krebs hat. Oder so. Wenn, dann ist es sehr, sehr gut versteckt. Und nachher, wenn sie nie wieder erwähnen, oder fährt so hin, ey Vater, du hattest ja hier letztens doch diese Krankheit, ne? Hier, nimm das mal, tschüss. Ja, so kommt es rüber. er ist noch nicht fertig. Er ist halb durch mit seinem Programm. Dann hat er plötzlich total viel Ahnung von Business. Er redet super schnell, macht so Freunde, Business-Freunde für Deals. Und fährt dann mit diesen Business-Freunden in Strandurlaub nach Marokko oder Fuerteventura oder so, auf jeden Fall weit weg. Der Film will uns jetzt nicht mit irgendwelchem Erdkundescheiß dicht labern, deswegen. Ist egal, Strand. Ja, Europa, Bikini, irgendwie so halt. North America. Caprio. Ja. So. Also richtig weit weg. Ja. Und dann fährt er mit Maserati durch, ich schätze mal, Palma de Mallorca oder so. Auch wie ein Arschloch, wie ein dummes Arschloch. Yeah. Also, das ist halt so dann dieses, was man cool finden soll, was aber rüberkommt, fürchterlich rüberkommt, so ein reicher Fatzke in einem Cabrio, der halt irgendwie so im letzten Moment irgendwelchen Autos ausweicht und die Frau im Beifahrersitz macht dann irgendwie so, huhu, weil das halt so risky ist. Als statt zu sagen, du fucking Maniac, was machen wir eigentlich? Aber das ist halt so das limitless Mindset, das ist Mindset, einfach so das Mindset. Das sind halt die typischen Power-Moves, die man als Entrepreneur halt macht. Und das ist halt das, was wir meinten am Anfang, und ich hasse das so. Das ist halt so, das sind alles Sachen, die mir Menschen nur unsympathisch machen. Irgendwie diese, ja, ja. Auch dieses, Das ist halt das Kennzeichen für superbe Intelligenz. Auf jeden Fall. Vierstelliger IQ, Cabrio fahren, Strand, Glücksspiel. Voll Digital IQ. Und was du auch noch aufzählen musstest, genau. Limitless, Sport of Limitless. Haarschnitt und Anzug. Weil damit beginnt es nämlich. Sein Aufstieg beginnt damit, dass er erstmal sich die Haare schneiden lässt und dann sich einen Anzug mal schneiden lässt. Weil. For Digital IQ. Ja. The intelligence of my son is the best quality, like the lower world has never seen before. Und es ist genau das. Es ist noch nicht mein Witz. Es ist genau dieses Mindset. Ja. Mindset. Ja. Entrepreneur. Und er macht dann auch diesen geilen Entrepreneur-Mega-Move, indem er halt irgendwo in Europa, Nordafrika, who gives a shit, Fuerte, wenn Ibiza, von der Klippe springt, um zu testen, ob er das überlebt. Ja, genau. So ein 15 Meter hohes Cliff und er fällt dann ins Wasser und dann taucht er aus dem Wasser wieder auf und sieht halt die Sonne und ist halt voll am Limitless flashen und dann ist dann so, oh ja, jetzt weiß ich, was ich machen soll, ich werde jetzt meine Limitless-Kräfte für das Beste nutzen, wofür man sie nutzen kann. Aha. Wenn man unbegrenzte Intelligenz hat, was würde man als erstes machen? Ja, genau. Konsors. Erstmal schön von Rechner packen zu Hause und Daytrading machen. Ja, genau. So, da habe ich noch 800 Mark auf dem Sparbuch, die tue ich jetzt mal verkloppen bei Konsors. So sehr. Es ist ja wichtig. Okay, er könnte, also mit seinen Lernfähigkeiten, also er hat ja alle Sprachen gelernt, bla bla bla. Er könnte Astrophysiker werden, er könnte Raumfahrt machen, er könnte in die Krebsforschung gehen, was er nicht alles könnte. Also nach allem, was recht ist, mit einem vierstelligen IQ bist du quasi Dr. Manhattan. Ja, du könntest wahrscheinlich den Welthunger heilen und Krebs oder so. Aber oder, was ist das Wichtigste? Du könntest halt erstmal anfangen, dir mehr Limitless zu machen. Aber was ist der wichtigste Bereich? Genau, das ist das wie mit den drei Wünschen, man wünscht sich immer unbegrenzte Wünsche. Wo kommt mehr Limitless her? Aber eben, das ist halt nicht so, als wenn der Film halt wirklich, wirklich Bradley Cooper zumuten würde, dass ihm das Limitless wirklich mal ausgeht. Ja. So viel ist einfach weggenommen. Er ist niemals ernsthaft in Gefahr. Das, immer wenn man so denkt, oh, er müsste doch, Limitless müsste ja jetzt langsam mal aus sein, findet er immer noch irgendwo Limitless. Mhm. Toll. Aber er macht diesen, ja, er fängt dann mit Daytrading an. Er wird Broker oder wie. Zu Hause von Rechner und macht dann halt das, was hunderttausende, Millionen andere auf diesem Planeten machen, die denken, dass man im Internet, wenn man zu Hause seinem Arsch sitzt und seine Maus rumschiebt, dass man dann am globalen Reichtum partizipieren kann. Yep. So, wahrscheinlich jetzt im Moment ist es Binary Trading. Auch ein riesen Pyramid-Scheme und halt Bitcoin-Farm. Ja. Wo das alles hinführt, Spekulationsblase, müsste man halt nur oberflächliche Kenntnis von Wirtschaftsgeschichte haben. Aber es ist halt laut Limitless das absolute Wohlstandsversprechen. Na klar. Setzt sich dahin, macht dann ein bisschen Daytrading, wahrscheinlich so Nachmittag lang. Dann hat er so viel Geld, dass er eigentlich mehr Geld braucht. Ich verstehe das alles nicht. Er muss sich dann halt, wenn das Limitless mit dem Daytrading so gut funktionieren würde, bräuchte er ja jetzt zum Beispiel sich nicht Geld von dem zwielichtigen Russen leihen, von dem er sich in der nächsten Szene Geld leiht. Genau, er leiht sich braucht dann Geld halt mehr Kapital, damit er mehr auf irgendwelchen schrummligen Daytrading-Sites aus Rumänien wieder irgendwelche Kleinstbeträge verjockeln kann für irgendwelche Penny-Stocks an der Lissabonner Börse oder so. Ja. Mit welchen Premium-Papieren man da sonst handelt. Es ist ja vor allem der uninteressanteste Bereich auf der ganzen Welt. Oh ja, Gott, ey. Der Film, das muss man an dieser Stelle mal sagen, der Film hat einen ärgerlich hohen Anteil an Wirtschafts... Fachjargon. Nee, und so Wirtschaftskrimi oder Wirtschaftsthriller oder so, wie man das nennt. Gut zur Hälfte ist der halt so ein... Business, wo dann halt so Leute in Anzügen immer so Deals machen und über Geschäfte reden und wo man, also auch weil das sehr, sehr karg und schmucklos ausstaffiert ist durch den Dialog und so weiter, wo man als Zuschauer halt automatisch abschaltet. Und ich finde es halt schlimm, weil ich habe das Gefühl, dass man es halt cool finden soll. Weil halt in dieser Welt, in der Limitless angelegt ist oder bei den Leuten, für die der Film gedacht ist oder so, das ist halt, leider ist es Intelligenz und es ist Erfolg. Halt so Wirtschaftsjargon können und in so Anzügen so brunchen gehen mit so anderen Börsenmaklern. Nach allen, was allen halt vernünftigen so Maßstäben. Das ist ein dystopischer Albtraum für mich. Die einzigen Leute, die Limitless auf einer intellektuellen Ebene stimulieren finden würden, wären die Hauptfiguren aus Entourage. Und die sind fiktiv. Ja. Ja. Oh yeah! Oh yeah. Also ehrlich gesagt, ich, und die Hauptfigur aus Limitless natürlich. Aber gut, okay, es versteht sich von selbst. Ich habe mich übrigens aber auch gefragt gehabt, warum, also er will unbedingt Reichtum anhäufen, okay, ist ein Wunsch, den kann ich irgendwie nachvollziehen, den haben nicht wenige, aber warum sucht er sich ausgerechnet so einen Bereich aus, in dem das halt alles irgendwie so mal hier, mal dort und so wackelig ist, so, aber ja gut, okay, egal, er wird ein Genie, er könnte in jedem Bereich Genie werden, er wird ein Genie in Börsenmaklerei oder so. Ja. Finanztrading, bla. Weil es halt bei weitem nicht so wichtig ist, wie Krebs heilen. Ja, was er übrigens auch en passant gemacht hat. Und dann über seinen Business-Kumpel, mit dem er auf Ibiza / sonst wo war, kriegt er dann auch einen Job bei einer richtigen Daytrading-Firma. Mhm. So glamourös und sitzt aufregend. Dann, sitzt dann in seinem Großraumbüro, komischen Cubicle. Und es ist halt alle Leute so mit seiner Financial Wizardry am Own, dass die Leute sich eine Traube um sein Büro Kanister bildet, damit die Leute ihm beim Traden zugucken können, weil er so richtig abgeht, ey. Es ist so aufregend, es ist so limitless. Es ist mehr Porno, als jemandem beim Daytrading zuzugucken, ey. Dem Genie des Daytradings. Der klügste Junge der Welt. Ja, es gibt sogar dann später noch so Zeitungsartikel über den Mystery Trader, wo ich denke, was ist das für ein Mystery Trader? Welt? Überhaupt nicht. Der ist, also in dieser Welt wird jemand, der ist bei einer Daytrading-Firma innerhalb von 3 Tagen irgendwie zu was gebracht hat, mit Foto in der Zeitung abgedruckt. Ja, was ist das? Was ist, so, was ist Mann das? Hat Erfolg im was Beruf. Was ist das? Schauen Sie sich dieses Bild eines Kerls an. Ja, echt? Was? Oh, oh Mann. Okay, jemand ist zweimal befördert worden. Big Whoop. Er gewinnt dann in dieser Zeit auch, weil er sie überzeugen kann, dass er sein Leben auf die Reihe bekommen hat, diese Frau aus der Friendzone wieder zurück, die er am Anfang gesehen hat. Poppt die voll durch. Die übrigens auch seiner völlig veränderten Art gegenüber berechtigterweise misstrauisch ist. Was ich ganz gut finde, ist halt zumindest sie befremdet ist davon, dass er plötzlich so ein Roboter-Mensch ist. Ja, also er geht dann richtig fein italienisch mit der Essen, nicht immer nur so zum Kaffee. Mhm. Und dann kann er auch mit den Kellnern so italienisch reden. Ja, und es kommt halt auch rüber wie so ein Arschloch. Total doof. Es ist wirklich, also auch wirklich so ein Angeber-Scheiß. Also nicht, dass es nicht charmant sein ist, wenn man eine Sprache kann, aber es ist halt, es kommt so, la signora, Cappuccino, mangia. Pizza, Pasta, ole. Ja, und sie ist halt befremdet, aber sie ist halt, also. Ja, Bradley Cooper ist jetzt offensichtlich eine prätentiöse Titze geworden. und mal gucken, wie sich der Abend noch entwickelt. Ja. Aber Keller ist feucht. Offenbar, ja. Es ist zwar komisch, dass dieser Typ, den ich als Schriftsteller kenne, jetzt plötzlich irgendwie Stockbroker ist, aber okay. Und dann sind die wieder zusammen. Ja. Genau. Und beziehungsweise sie waren ja nie getrennt. Sie, doch, sie hatte mal gesagt, am Anfang gesagt, I was your girlfriend. Aber es ist echt egal. Who cares? Ja, stimmt. Dann hat er sich nicht mehr geduscht und die Wohnung nicht mehr verlassen, weil er Autor geworden ist. ja. Man kennt das. Warum lachst du jetzt so? Ich hatte mich wirklich verschluckt. Ach so, ja. Verstehe. Schluck Fanta nicht. Ein Auto und halt. Nee, aber genau, sie liebte ihn ja die ganze Zeit immer noch und deswegen sind sie jetzt auch wieder zusammen. Und während sie halt so am Turteln sind, Namen poppen. Nee. Die haben gepoppt und dann liegen sie, oder was meinst du jetzt? Sie haben gepoppt, ja, das ist ja alles schon vorbei. Und dann gibt es halt noch eine Montage, wo sie überall knutschen und so. Und als sie dann am Turteln sind, stellt Bradley Cooper halt fest, dass er von so einem mysteriösen Mann verfolgt wird. Ja. Genau, weil diese ganze Limitless-Sache kann ja nicht nur gute Seiten haben. Ne? Ja, er ist auch total paranoid. Ja. Aber dann sieht er halt so einen Mann, der so ein bisschen so aussieht wie Peter Stormare. Aber nicht Peter Stormare ist. Schade, ich hätte mich gefreut, wenn Peter Stormare in dem Film mitgespielt hätte. Ah, Peter Stormare ist zu gut für die Rolle. Eine klassische Peter Stormare-Rolle gewesen. So ein bisschen klassisch, ja. Aber, Text. Ja. Aber ja. Das ganze Budget ist für Bradley Cooper und den anderen Weltstar, den anderen sexiest man alive. Aber den wir immer noch nicht... 1892 draufgegangen, den wir auf die... 1892. Und dann spazieren sie durch den Park, er sieht den Creeper, Dann haben die nochmal gepoppt und unterhalten sich dann nach dem Poppen über irgendwelchen Romantik-Shit, I don't care. Und er hat so ein bisschen, ihm wird so ein bisschen blümerant, wahrscheinlich, weil er ziemlich viel Limitless geballert hat, genau, in den letzten, ja, Tagen. Verzeihung. In der nächsten Szene sehen wir dann, wie seine Business-Kumpels aufgrund seines durchschlagenden Erfolgs in der Daytrading-Firma ihn mit niemand geringerem als dem Dirty Grandpa bekannt machen. Roberto De Niro. Abafangulo. Robert De Niro. Der Dirty Gabagool. Grandpa persönlich, der eine absolut vergessenswürdige Rolle spielt in diesem Film. Aber er ist praktisch dieser vage Wirtschaftsmogul. You know what I want to do? I want to finger Aubrey Plaza all day. It's the greatest thing. Waffengut. Apropos, es ist auch wieder so ein Hassding, so dieser Oberwirtschaftsboss-Typ, dieser Wall Street-Typ, wo also, oh, you have to be confident, eben, du musst ganz selbstbewusst sein, wenn du mit ihm sprichst, so, weil entweder du bist halt für ihn nichts oder du bist halt, und ist alles, wie als, ist das sympathisch, was ist daran erstrebenswert? Als Entrepreneur ist alles ein Power-Game. Es ist schrecklich. Alex, aber das ist Mindset. Ich habe wahrscheinlich das falsche Mindset. Ja, oder es halt liegt auch an meiner weichlich femininen Art oder du bist, so. Du bist halt nicht zum Gründen geboren. Ja, es ist wahrscheinlich. Du musst halt entweder im Blut haben oder du wirst halt immer den Leitwölfen hinterher eilen. Oder ich muss Ergänzungsmittel nehmen, ja. Aber auf jeden Fall, genau, Robert De Niro ist der Leitwolf übrigens, der Wall Street. Ich stelle nochmal den Hinweis darauf, www.sofife.de/mindset. Schaut rein. Coupon-Code Sofifee, 15% von 100 Milligramm Sofifee Mindset, nur 89,99 Euro, nur diese Woche. Danach wird es ein bisschen teurer. Also, und es ist jetzt halt sehr günstig, dass wir da halt zugreifen. Auch die natürlichen Bestandteile von Sofifee Mindset sehr, sehr selten sind. Weiß ich nicht, also müsst ihr selber wissen. Ja. www.sofifee.de Mindset, Couponcode. Man soll ja gute Gelegenheit nicht verstreichen lassen. So. Genau. Ja. Auf jeden Fall, genau. Also Robert De Niro ist halt dieser Leitwolf und trifft sich mit Bradley Cooper und jede. Ich weiß gar nicht, was Robert De Niro überhaupt macht. Hat der eine Firma? Ist der irgendwie? Was ist der? Es ist vage. Er ist einfach der reiche Mann. He's Titan vage. Of Industry. Ja. Das Wahnsinn. Ist alles, was er ist. Und der Film ist so super. Jedes Mal, und ich wollte auch sagen, ich bin jemand, also wie eigentlich fast jeder, glaube ich, der Filme guckt. Ich mag Robert De Niro sehr gerne. Jedes Mal, wenn er auftritt in diesem Film, höre ich im Grunde in meinem Ohr so eine Art Bootshupe. Weil er und Bradley Cooper wirklich nur in Business-Jargon dieses well, yeah, the portfolio, maybe you can compare the companies for the merger. And wie in den Peanuts, wenn Erwachsene reden. Ja. Und es ist nicht so, dass ich halt irgendwie gar kein Business-Lingo verstehe oder sowas. Wirklich, es ist wirklich nur so Buzzword-Gehupe. Und aber was Robert De Niro macht, ist, er plant irgendwie so ein Merger, ich weiß nicht mehr, wie das Deutsch heißt, so eine, dieses, wenn man zwei große Konzerne paart. Eine Unternehmensfusion mit so einem anderen reichen Knacker und will halt Bradley Coopers Expertise, weil er ist jetzt das Wunderkind. Ich gelernt an der Wirtschaftsschule, die ich mit einem ausreichenden Abschluss beendet habe. Und das ist halt auch mehr als ausreichend, finde ich. Also wirklich wahr. Und er will halt Bradley Coopers Expertise dafür. Das ist super spannend, total interessant. Ja. Und man muss dazu auch sagen, Robert De Niro muss halt wirklich nicht schauspielen in der Rolle. Er ist halt wirklich, den Text, den er hat, der könnte auch Copy und Paste von irgendwelchen Börsen-News-Korrespondenten sein. Super. Ich habe auch nicht zuhören können und er macht auch nicht. Er spielt auch nicht, du hast halt recht. Hat sich auch sehr, sehr schnell abgenutzt, wenn ich mir einfach vorgestellt habe, dass das der Dirty Grandpa ist, wenn er nicht mit Zac Efron, seinem Enkel, auf Spring Break ist. Ja, eben. Es ist der Audrey Plaza zu fingern. Ja. Der Teil fehlt total. Ja. Und das ist nicht gut. Auch auf der Short Dirty Grandpa irgendwann. Yeah. Irgendwann ist man was sturdy. Sieht wohl so aus. Ja. Und Bradley Cooper verspricht Robert De Niro im Prinzip irgendwie für diesen blöden Merger, oh Gott, das ist so langweilig, halt irgendwie so irgendwie so 300 Aktenordner durchzulesen und ihm dann seine Einschätzung zu geben oder was weiß ich. Alles in diesem Bereich ist halt vage und frustrierend. Man muss morgen 300 Aktenordner durch. Aber er ist ja der Limitless, deswegen kann er das ja. Aber er hat halt so krass gelimitet in letzter Zeit, der Bradley Cooper, dass er nach dem Treffen mit De Niro auf so einen komischen Film kommt, wo er halt nicht mehr aufhören kann, limitless zu sein. Ja, und Aussätze hat. Also genau, er hat so eine verlorene Zeit. Filmriss, er hat einen Filmriss, ja. Hat mehrere Filmrisse, ist dann plötzlich so am Dancen im Club und dann poppt er wieder irgendeine fremde Alte. Richtig. Und dann ist er auf einer Vernissage irgendwie am Ballen und poppt dann auch wieder eine Alte. Oh, das muss man auch zwischendurch dazu. Kloppt er sich in der U-Bahn-Station, genau. In der er dann wieder zu sich kommt. Kloppt er sich mit so Assis und macht die fertig, weil er im Fernsehen so Bruce Lee und History Channel die tödlichsten Kampftricks hat. Als Kind. Er hat als Kind Martial Arts Filme geguckt und wird deswegen zu so einem Megakämpfer. Ja. Und wenn das halt nicht so, ach Gott, das ist halt so diese dumme Vorstellung von diesem ganzen, diesem oberflächlich mühelosen, ich hasse später das später so. Im Film, im letzten Akt, wo er sich diese Bodyguards anschafft, sagt er auch mit so einer Wegwerfbemerkung, so, zieht euch nicht dieselben Anzüge an, wir sind hier nicht bei die Matrix. Mhm. Ja, clever, hätten wir nicht gedacht, dass... Ja, ne? Ja. Entschuldige, dass Mann, ich darauf immer... Deswegen sind auch diese wenn man halt so mal den Mike Chernovich, glaube ich, schon erwähnt und so, dieser ganze Film ist halt dieses, nehmen Sie ab in 2 Wochen, ohne sich anzustrengen, ohne Sport und ohne weniger zu essen. So, das ist halt... Bandwurm, das ist egal. Auf jeden Fall hat diesen Aber das, ich finde es trotzdem ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ja, also, es ist zu, super amerikanisch. Weil, ja, diese amerikanische, wirklich so P.T. Barnum und Bailey-mäßige Jahrmarktstradition, ja. Sich irgendwelche Haarwuchsmittel zu verkaufen, wie zum Jahrhundertwechsel zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, irgendwelche fahrenden Händler, die auf... mit so Tinkturen auf Billardkugeln plötzlich Haare wachsen ließen. Ja. Das ist heute wieder voll im Trend. Ja, die machen viel Geld damit. Ja. Also halt irgendwelche Pillen mit Kieselerde und zersmashten Hühnerkadavern verkauft nicht nur Alex Jones oder Mike Cernovich, sondern auch The Goop. Ja, yeah, Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow is also fanning of my fat rock and even if she's a cocked out liberal. You gotta admire her sense of entrepreneurship. Das ist ein Racket für alle. Das Interessante ist, diese Nahrungsergänzungsmittel sind quasi nur umgelabelte Produkte von einem demselben Hersteller. Mhm. Also, kaufst dir halt immer dieselben Dr. Müller-Wohlfahrt-Wunderpillen. Nur halt entweder von so einem Spinner wie Alex Jones oder von so einem Spinner wie Gwyneth Paltrow. Ich bin sicher, dass... Oder einem Ehrenmann wie Mike Cernovich. Ja, oder natürlich unser seriöses Produkt. Unser sehr seriöses Produkt. Wie gesagt, wir distanzieren uns von solchen, von solchen Quacksalbern. So viel Mindset ist eine Formel, die von mir getestet wurde und auch in mehrfachen Kuren, die ich nicht nur doppelt, sondern auch teilweise 16-fach gestackt habe. Ihr merkt es halt auch an dieser Podcast-Folge, wie sehr viel wacher, bewusster und man kann ja meine Gedanken quasi hören. Das ist ja das was in meinem Wahnsinn. Kopf drin ist. Der Wahnsinn. Können die Leute ja zu Hause hören, so krass denke ich gerade. Mhm. Und das, denke ich, kommt auch rüber und ist auch einfach ein anderes Level an Glaubwürdigkeit als die Leute, die ich jetzt genannt habe, die wirklich... wir haben ja auch... deswegen nennen wir sie ja, wir wollen halt deutlich wir können machen, euch auch garantieren, dass es Ärzte gibt, die unser Produkt kennen. Genau. Und deswegen sofifee.de/mindset, den Couponcode sofifee für 15% Rabatt, 99,90 €. Weil wir es gut meinen. Für 100 Milligramm. Weil wir es gut meinen. Sofifee Mindset. Ja. Wir möchten auch, dass Leute ein gutes Mindset haben. Es schmeckt. Es ist super, super. Man kann es trinken und auch kauen manchmal. Ja. Schlucken auch. Und als Zäpfchen funktioniert es auch. Stimmt, gut dass du es sagst. Aber es schmeckt halt auch sehr, deswegen. Ja. Kann auch, also, kann auch mal alternieren. Mhm. Ass to mouth, mouth to ass. Ja. Das ist auch die Würze des Lebens. Auf jeden Fall, ich wette Limitless, also aus dem Film ist auch irgendwie aus Ziegensperma und Salzkristall oder so und Hundeknochen. Ja, auf jeden Fall hat er diesen krassen Filmriss. Fischgelatine. Der endet dann damit, dass er halt eben mit so einer, noch einer Alten irgendwie in so einem Hotelzimmer irgendwie poppt und dann halt extrem schmierig, also extrem verschmiert irgendwie bei sich zu Hause aufwacht und von Robert dem De Niro halt irgendwie so 8 Aktenordner bei sich stehen hat und scheiße, da war ja was. Muss ja noch irgendwie eine Portfolioanalyse für den Dirty Grandpa machen. Ja. hat aber irgendwie hat keinen Bock auf Limitless. Ich glaube, in dem Fall entscheidet er sich bewusst gegen Limitless, weil er zu hart, genau, weil er zu hart abgegangen ist. Er sagt Nein zu Limitless zum ersten Mal im Film. Und versucht dann halt gerade die schwerste Aufgabe, die er sich vorgenommen hat, innerhalb dieser Matrix aus Ansprüchen, die an ihn über den Verlauf des Films gestellt werden. Die schwierigste Aufgabe versucht er dann ohne ohne Limitless anzugehen und scheitert. Weil es sind, wie gesagt, so fünf riesige Aktenordner mit so Finanzscheiße drin. Wenn man in zwei Stunden durchlesen kann, ohne Limitless, nicht ohne Limitless, ist alles doof. Ja. Also der erinnert sich dann auch, scheiße, stimmt, ohne mein Hilfs, meine neotropischen Mittel, bin ich ja echt nur so ein Kackhaufen. Beta-Kack. Und so kommt er dann auch angeschlurft bei Robert De Niro und ist dann halt so am Stammeln, irgendwie so, und Robert De Niro macht dann noch mehr, hupt dann noch mehr so Sachen von irgendwie so Merger, Financial, Forbes 100 List. Und dann sieht Bradley Cooper im Fernsehen das Bild von der Frau, mit der er gestern noch intim war. In den Nachrichten. Ja. Und die wurde ermordet nach ihrem Stelldichein. Und Bradley Cooper denkt dann so, oh wei. Fuck. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. So. Ja. Übrigens auch ein Handlungsstrang. Der gar nicht aufgelöst wird. den ihr jetzt auch schon wieder beiseite stellen könnt, weil es nicht so ist egal. Aber auf jeden Fall so, oh nein, was habe ich getan so? Er muss aber halt immer noch irgendwie mit dem Dirty Grandpa zu Potte kommen und entschuldigt sich aber, weil er kotzen muss. Ja. Muss erstmal speiben und fährt dann zu Hause in seine Wohnung und muss halt ein Limitless nachlegen. Weil er aber nicht weiß, ich weiß nicht, wie ist jetzt die Limitless-Situation bei ihm? Er hat jetzt wirklich eigentlich gar kein Limitless mehr? Nee, er hat schon noch Limitless, aber er hat jetzt Bedenken. Ach so, er will wissen, was genau, mit ihm los ist, warum das Limitless ihn so hart fickt. Ja. Genau. Deswegen telefoniert er die Kunden von seinem Ex-Schwager verstorbenerweise durch. Weil er hat von dem auch noch sein kleines schwarzes Buch irgendwie gezockt und alle Drogendealer dokumentieren ihre Geschäfte, selbstverständlich. Schön handgeschrieben in so einem. Als Hardcopy. Ja. Und der telefoniert halt dann durch und stellt dann halt fest, dass alle anderen Leute von der Limitless-Liste entweder tot sind oder halt im Begriff sind zu sterben, weil irgendwie vielleicht ist Limitless auch gar nicht gesund oder so. Und stellt dann fest, also und als er eine Nummer anruft, beginnt ein Handy in seiner Nähe zu klingeln. Und stellt fest, dass dieser nicht Peter Stormare, den er geglaubt hat, immer zu sehen, da sitzt und tatsächlich irgendwas zu schaffen hat mit Limitless. Und ein verschreckter Bradley Cooper läuft weg wie ein ängstlicher Hase und trifft sich dann, weil er das vorher verabredet hat, mit seiner Ex-Frau, der Schwester von seinem Drogendealer, also von dem Ex-Schwager, dem Drogendealer. Die treffen sich dann in so einem Diner. Ja, in so einem richtig hässlichen Restaurant. Und er erkennt seine Ex-Frau erst gar nicht wieder, weil sie jetzt nicht voll hässlich ist. Ja, mit anderen Worten, kein Make-up trägt und irgendwie. Sie sieht so ein bisschen so aus wie Steve Bannon von der Hautfarbe und der. Genau, und halt so kränklich, auf kränklich geschminkt ist. So, aus, Und die hat halt nicht überraschenderweise, weil wie könnten Frauen eigentlich ohne Limitless in so einer Berufswelt erfolgreich sein? Gar nicht. Ja, eben. Schwerstabhängige Limitless-Überlebende. Mhm. Und gesteht ihm dann das Ganze. Und er sagt dann, stimmt, ey, du bist ja eigentlich eine Frau, du bist voll dumm. Ey. Natürlich hast du Limitless genommen. Und sagt so, ja klar, was dachtest du denn? Ja, auf jeden Fall. Ja, echt, es ist wirklich so. auf jeden Fall erzählt sie dann aber, dass sie halt von dem Limitless eben halt auch, also sie, und das ist an der Stelle echt verworren und ein bisschen scheiße, aber was sie halt sagt, also pass auf, du darfst es halt, du musst damit aufhören mit Limitless, Bradley Cooper, aber du musst es schrittweise und langsam tun, weil wenn man es schnell absetzt, also drastisch absetzt, dann passiert dir das wie mir, nämlich dann kriegst du Bannon Skin und und schlechte Zähne und halt Breitbart. Dein Haar ist ungepflegt und kriegst Breitband, genau. Und sie warnt ihn halt und sagt so, ja, du musst von dem Limitless weg, aber nicht Cold Turkey, weil dann geht's dir ganz schlecht. Und daraufhin torkelt der Bradley Cooper erstmal bei seiner Freundin, erinnert ihr euch, die gibt's auch noch, ins Büro, weil er total am Crashen ist und er braucht sein Limitless und er schafft es nicht mehr nach Hause und wahrscheinlich Duschwahl auch oder so. Und sagt dann zu seiner... Bradley Cooper hustet auch vielsagend. Stimmt, er kriegt jetzt den Drogenhusten. Ja, das ist Krebs. Genau. Uiuiui, um den, der hustet, um den steht's nicht gut. Ja. da fängt's an mit dem Husten ins Fäustchen. Und richtig gute Boyfriend, der er ist, hat er nämlich seine Limitless-Pillen bei seiner Freundin in der Wohnung versteckt und sagt zu ihr so, okay, und dann packt er aus und sagt so, okay, pass auf, ich nehme diese krassen Drogen, alles, was du in den letzten Jahren, letzten Wochen von mir gesehen hast, war halt ich auf Limitless und hol mir doch mal so welche. Und seine Freundin ist halt nicht begeistert, aber sagt so, okay, du hast ja offensichtlich hier das Krebs, dass du hättest heilen können. Und dann hole ich dir lieber deine Tabletten, bevor es noch schlimmer wird. Und sie geht in ihre Wohnung, holt... Diese Tabletten, die du dir eigentlich hättest selber machen können, weil du einen vierstelligen IQ hast. ZB. Also nur so als Anregung, genau. Und sie holt die Tabletten von sich zu Hause ab, ist gerade auf dem Rückweg. Wer lauert ihr auf? Niemand Geringeres als nicht Peter Stormare. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Sequenz, die, glaube ich, eine meiner Lieblingssequenzen in dem Film sind. Aber auf jeden Fall, es beginnt eine, wie du schon sagst, eine dynamische Verfolgungsjagd zu Fuß. Die Freundin von Bradley Cooper ist am Wegrennen, hinter ihr her halt dieser Nicht-Peter-Stormare. Sie ist immer noch am Telefon mit dem Bradley Cooper. Der Mann macht vorne Zeit, der sticht erstmal so zwei Männer ab, die sie beschützen wollen, irgendwie im Park. Ich glaube, es ist der Central Park. Central Park. Und sie ist am Telefon mit dem Bradley Cooper. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und er sagt dann, okay, pass auf, du bist eine Frau. Das ist schon mal ein Handicap. Genau. Genau. Aber du hast da ja was gegen. Genau, dann nimm doch einfach mal hier so ein... Genau. Spinat. Richtig, du hast doch den guten Spinat. Nee, er sagt natürlich, hier, du musst so eine Limitless-Pille nehmen, so, dann wirst du, dann, und sie sagt halt so auch, berechtigt so, okay, was soll mir jetzt eine Droge bringen, ich verstehe das nicht. Und sagt dann, nein, wenn du die nimmst, dann denkst du dich aus der Situation heraus, weil so funktioniert die Scheiße ja in diesem Moment. It's cocaine, motherfucker! Mehr oder weniger, ja. Und sie nimmt dann halt so eine Limitless, gerade als ihr Häscher sie halt irgendwie so stellt. Aber jetzt kriegt sie das krasse Mindset und es macht wieder wusch, wusch. Und dann sieht sie halt so in ihrer Umgebung so lauter so Waffenmöglichkeiten und Fluchtmöglichkeiten und alles ist ihr dann halt so völlig. Und ja. Dann macht sie eine meiner Lieblingssachen im ganzen Film. Sie rennt halt zu so einer Eislauf... Wie nennt sich das? Eislaufbahn? Schlittschuhbahn. Schlittschuhbahn. Schlittschuhfläche. Übrigens eine Trump-Schlittschuhbahn. It's the most excellent ice skating rink it's the best. In the whole world. It's the most like the world has never seen before. Brilliant. It's got fire and fury and ice. Lots of ice. Mm-hmm. Very solid, high quality ice. It's the best ice. Mm-hmm. It's the best ice I put on my skating rink. Which made for a great scene in the top selling super hit movie. The Limitless. Highest quality ice. Only the highest quality artisan ice. Aha. Aber auf jeden Fall, sie rennt halt auf diese Schlittschuhbahn mit dem Killer ihr auf den Fersen und macht eine meiner Lieblingssachen im ganzen Film und nimmt halt ein sechsjähriges Mädchen und benutzt halt dieses Mädchen, das Schlittschuh anhat, als eine menschliche Waffe und schwingt die so rum und schneidet dem Mann das Schlittschuh. Schnitzt du einen scheiß Fresse auf, Junge? Ja. Wutz. Das ist so gut. Und dann kommt. Aber es ist so gut, Vor allem, weil sie sich den später nämlich noch dafür schämt und sagt so, halt unter dem Einfluss von Limitless habe ich Dinge getan, die ich sonst nie tun würde, wie zum Beispiel ein Kind jetzt. Und sie als Schwert benutzt. Ja, ganz genau. Sehr geil. aber Bradley Cooper kriegt seinen Limitless und dann geht es ihm halt ein bisschen besser. Er sieht aber auch echt krass Steve Bannon-mäßig aus. Er hat wirklich krasseste Steven Miller-Haut. Er hat das Breitbart. In dem Punkt hat er das Breitbart. Und da muss man dann aufpassen auch. Also wirklich. Aber Rest jetzt, in Peace. Jetzt kommt nämlich Bradley Cooper auf den... Jetzt kommt er auf den Trichter. Vielleicht sollte ich tatsächlich... Ach nee, stimmt, das kommt noch gar nicht. Entschuldigung. Holt er sich halt erstmal wieder, oder? Also, stimmt, das ist die Szene, wo sie dann sagt, so, ich erkenne mich unter Limitless gar nicht wieder, das ist ganz schlimm. Limitless ist halt für Losers und Winners don't take drugs, Bradley Cooper. Nein, danke. Und er holt sich dann aber halt Jetzt holt er sich die Bodyguards, die du ja schon erwähnt hast. Auch wie so ein Arschloch, ehrlich gesagt. Also halt irgendwie so ein Finanzfuzzi, der mit so zwei Schrecken durch die Gegend läuft. Das ist halt auch... Man muss halt bedenken, also vor dieser sehr, sehr amüsanten Szene mit dem, mit dem weaponized 6-year-old Ice Skating Kid, wird Bradley Cooper nochmal von dem Russen bedrängt. Schwimmergeld zurück. Also man darf nicht vergessen, es gibt noch diesen russischen... Der russische Russe, Gangster. Ist das jetzt schon, gibt ihr ihm in der Szene schon auch das Limitless? In der Szene findet der Russe das Limitless und poppt da eine davon. Also ja, genau, er poppt die nicht, er hat keinen Geschlechtsverkehr mit dieser. Ich meine, im Sinne von einmal schmeißt gepoppt, sich. Nicht mehr, er wirft sie ein. Pfeift sich ein, ja. This is very good stuff. Ja. My wife! Und. Ich find diesen russischen Geldfahrer ja auch eigentlich viel besser als Bradley Cooper. Das ist wesentlich so ein öliger Reptilienmensch, sondern einfach nur so Larry von der Straße. Aber er nimmt das Limitless dann auch, genau, und ist halt also total begeistert natürlich. Bradley gibt ihm dann Geld, ist egal. Und dann holt er sich halt Bodyguards findet dann aber auch raus, er holt sich Bodyguards, ist wieder Limitless am Ballern und ownt jetzt den Dirty Grandpa mit Business Knowledge. Ja, genau. Weil der ist jetzt auch wieder ein Thema. Bradley Cooper schickt ihm dann halt irgendwie seine überarbeitenden Kalkulationen. Wer könnte es interessieren? I don't give a fuck. Aber gewinnt den Respekt zurück von Dirty Grandpa. Solange er halt lebt wie ein Salafist, also keinen Alkohol trinkt. Richtig, stimmt. Und Wolzell ist, ja. Wo er am Anfang des Films das Auto noch in Cell war. Mhm. Es ist die Steigerung halt. So ja, ist halt, nee, es ist, man hat halt mehr Power, wenn man Wolfsburg ist. Es ist der Aufstieg, ja. Die Leute denken, wir würden irgendwie in Ich bin total, mir ist total... Incel ist halt involuntary celibate und Wolfsburg ist voluntary celibate. Ja. Und laut Quelle Internet, wenn man freiwillig zölibatär lebt, konserviert man Energie. Mhm. Und ist ein besserer Mensch, ist quasi limitless. Also im Grunde so die erste Stufe. Das ist die Naturart, ja. Limitless, genau. Ja. Nature's Way. Sagen wir Proud Boy Art, limitless zu werden. Ich finde es völlig okay, dass ich glaube, dass halt nur 22% Leute das verstehen. Oder bestenfalls ein Hörer rafft es. Ja, okay. Ja. Der freut sich. Der freut sich jetzt. Und das ist doch auch schön. Auf jeden Fall, genau, er gewinnt den Respekt von Robert De Niro zurück. Und dieser blöde Polizist kommt halt noch in sein Leben zurück. Ja, er redet auch mal mit so einem Pharmazeutiker darüber, dass er jetzt endlich mal mehr Limitless aus eigener Kraft schaffen will. Ach, das wollte ich gerade sagen, genau. Er kommt so jetzt ein kurzer szenischer Einschub, ja. So hey... ich habe hier diese Pille, ja, habe ich mir angeguckt in meinem Wissenschaftlermikroskop und die Bestandteile sind dies und das mache ich dir mal, aber dann muss man einen klinischen Test machen. Dann sagt er, hey, nee, mach mal nicht, mach einfach mal mehr Limitless, Alter. Mhm. Und ja. Jetzt wird der Film natürlich, muss er sich was ausdenken, um Bradley Coopers Limitless-Vorrat zu limitieren. Boy, ist er einfallsreich. Mhm. Wieder mehr Business-Gedöns mit dem Bad Grandpa und der Cop. Ich könnte diese Fusionsgeschichte erklären, aber es ist... wie du erwähnt hast, trifft er sich halt mit diesem Polizisten. Es gibt eine Gegenüberstellung, oder? Nee, da noch nicht. Bradley Cooper wurde als Zeuge erkannt, muss aufs Revier, aber er ist dann halt sofort frei, weil er einen super Anwalt hat. Er ist kein Zeuge, er ist wirklich Verdächtiger. Er ist Verdächtiger, ja, aber später... Ja. Er wurde identifiziert von einem Zeugen, genau. Ja, Entschuldigung, das ist so verworren. Es ist sehr so leid. Verworren. Aber es ist halt Limitless. Okay. Aber da Bradley Cooper jetzt halt so ein reiches Arschloch ist, kann er sich ja den besten Anwalt leisten und der holt ihn dann halt auch ganz schnell wieder raus. Das ist wirklich innerhalb von anderthalb Minuten oder so. Das ist der ganze. Warum passiert das? Aber um den Anwalt einzuführen. Ich will es doch nochmal sagen: Die wirkliche Limitlessness in dem Film ist halt Reichtum, ne? Es ist halt so. Weil das ist halt Amerika. Ja. Also, genauso wie er zu seinem Drogenheini, also dem Heini, der das Limitless machen soll, auch sagt: So, 12 Monate ist mir zu lang. Ich gebe dir 2 Millionen Dollar, dann machst du es in 6. Ja. Weil es ist halt, es geht um nichts anderes. Egal. Auf jeden Fall, genau. Er kommt erstmal wieder aus dem Gefängnis raus Er bereitet mit Robert De Niro diese blöde Firmenfunktion mit dem anderen alten Knacker, der halt auch so ein Wirtschaftswunderkind ist, vor. Der auf einen verdächtigen Senkrechtstart hingelegt hat in der Branche. Huh. Genau, und was übrigens die Leute auf der Seite von Robert De Niro gar nicht zu jucken scheint, dass Bradley Cooper buchstäblich vor 2 Wochen irgendwie aus dem Nichts erschienen ist in der Finanzwelt. Aber das ist wieder die Dinge so, ey, du bist nichts oder du bist jemand. Business. Entschuldigung, es ist so eine blöde Kacke irgendwie. So. Mindset einfach. Mindset, ja. Aber auf jeden Fall kauft sich Bradley Cooper in der Zeit dann auch diese Wohnung, die man am Anfang des Films gesehen hat, wenn ihr euch noch erinnert, mit der super schweren Tür und so, wo er ganz sicher sein soll und so. Und bei seinem Business-Gedöns mit Dirty Grandpa gibt es aber irgendwie Probleme. Ja, weil der Finanzmogul irgendwie nicht zum Treffen der Unterzeichnung dieser Verträge erscheint, weil er krank ist. Man erfährt, dass er plötzlich überraschend krank ist. Genau. Und dann muss Bradley Cooper, und dann wird Bradley Cooper wegen, meine Güte, ey, das ist doch wirklich so, das ist so viel Plot in der letzten halben Stunde. Vor allen Dingen ist dieser Teil quasi in Echtzeit erzählt. Also es ist ein durchgehender Vorgang. Während dieser Business-Kram mit der Unterzeichnung der Fusionsverträge abläuft, seilt sich Bradley Cooper schnell mal zur Polizeistation ab, um sich da als Zeuge bei so einer Gegenüberstellung vor so eine Wand zu stellen. Der Anwalt bolzt ihn da aber auch wieder raus. Und er rennt dann schnell zurück zu der Firma vom Dirty Grandpa und sagt dann so, ey, Dirty Grandpa, lass mal jetzt hier schnell Verträge unterzeichnen, mein Limit ist bald vorbei. Also den letzten Teil sagt er natürlich nicht. Und dann sagt der Dirty Grandpa so, ey, was ist denn los mit dir? Ey, was jetzt, verschwindest die ganze Zeit hier aus dem Büro und so? Und dann sagt er, ja, nee, ich war nur unten einen Kaffee holen. Das ist super, super, Entschuldigung. Man merkt, dass das Limitless da schon an Wirkung verliert. Aber es ist sehr Alpha, weil er lässt sich nicht einschüchtern. Und sagt dann so, ja, ich muss da nochmal schnell weg, Entschuldigung. Und dann sagt der Dirty Grandpa so, ey, du bist nicht entschuldigt. Und dann ist das Bradley Cooper aber sauer. Und so, man wird doch wohl noch pissen gehen dürfen. Ja, und geht sehr aufs Alpha, Klo. Wie gesagt. Ja, geht aufs Klo und will sich dann noch mal eine Limitless reinwerfen. Und bemerkt dann, dass in seinem Jackett keine Limitless mehr ist. Limitless ist weg. Shit. Ja, buchstäblich. Er hat sich, was ihm da einfällt, ist halt, dass er hatte halt in seiner Jacke so eine versteckte Tasche für sein Limitless. Und das auch hat. Besser bekannt als Innentasche. Während dieser Gegenüberstellung irgendjemand geklaut oder was auch immer. Und dann kommt er wieder rein bei Robert De Niro und ist irgendwie so weiterhin so. Und kriegt halt ein Paket, in dem die abgehackten Hände von seinen Bodyguards sind. Ja. Das heißt, das ist übrigens, dieser russische Gangster-Plot läuft halt noch. Nicht, dass man ihn vergisst, weil dieser russische Gangster will halt jetzt unbedingt mehr Limitless haben. Und er nimmt das Limitless jetzt halt aus, jetzt auch richtig. Ich weiß nicht, ob es dem tatsächlich in erster Linie noch um irgendwelche Geldschulden geht oder um mehr Limitless, aber wahrscheinlich. Es geht um mehr Limitless. Was man auch daran merkt, dass AIDS nämlich, das ist auch eine der lustigsten Sachen. War auch beim Friseur und hat einen Anzug an. Dass AIDS auch einen Anzug anhängt, weil, wie gesagt, das erste Zeichen für Intelligenz, laut Limitless, ist halt, hat man einen guten Anzug an oder nicht? Ja. Und gute Haare. Genau, du gehst erstmal zum Friseur und kaufst dir einen schönen Anzug. Dann bist du schlau. Genau, das sind die ersten beiden Zeichen von Intelligenz. Schluffi-Haare und so schlecht sitzende Jacke, nicht gut. Guter Haarschnitt und Anzug, limitless. Und auf jeden Fall, diese blöde Unternehmensfusion fällt dann ins Wasser, weil dieser Typ, mit dem das passieren sollte, also nicht Dirty Grant, also nicht Robert De Niro, sondern der andere, halt ins Koma fällt. Dem ging es ja schon schlecht. Genau. Und Robert De Niro ist dann halt so, hey Bradley Cooper, erklär mir doch mal, was hier los ist, du bist doch so schlau und so. Aber ist er jetzt nicht mehr, weil er kein Limitless ist, dann so. Ja. Ja, fährt dann auch in die Wohnung und muss weinen. Ja. Weil er so verzweifelt ist und fängt dann auch an, manisch zu lachen. Ja. Und dann scheppert es schon an der Tür. Übrigens, er fängt an, manisch zu lachen, das habe ich mir gemerkt, weil er im Fernsehen sieht, dass sein Anwalt auch der Anwalt von dem reichen Knacker ist, was bedeutet, dass der eben das Limitless geklaut hat. Ist egal. Es beginnt an der Tür zu klopfen. Bedeutet das halt auch, dass es Bradley Cooper auf eine also für jemanden mit einem vierstelligen IQ echt sehr, sehr egal ist, wer ihn vor Gericht vertritt. Für jemanden mit einem vierstelligen IQ es hat ja sowieso einen sehr begrenzten, sagen wir mal, Interesse. Conflict of Interest ist was für Beta-Kacks. Ja, offensichtlich. So Low-Life-Mindset. Na, er hat ja aber gesagt, er nimmt sich den besten Anwalt von New York und den hat dieser andere Typ dann natürlich auch, aber Wurst. Als jemand, give me Roy Cohn. Mehr oder weniger. Es ist, ist er, glaube ich, ja, so ein Typ. Aber genau, die Ganoven, der gut angezogene russische Gangster und seine Spießgesellen. Flexen seine Tür auf. Und dann sind wir wieder, dann sind wir beim Anfang, wo der Bradley Cooper auf seinem Balkon steht. Will springen, aber hat dann halt doch keinen Bock. Ja. Because of reasons. Ich könnte sie jetzt nicht mehr nennen. Er hat dann so, aber es gibt noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Mehr oder weniger. Und sein Gehirn, sein limitiertes Gehirn beginnt dann halt so zu rattern und wo könnte ich denn noch irgendwie so eine feine Limitless haben, so eine letzte, irgendwie so die letzte Pille. Und er findet sie dann auch tatsächlich, aber wie es halt so ist, weil es ist halt ein Film, er fällt dann schon wieder auf sein Bäuchlein und die Limitless-Tablette rollt weg und rollt halt irgendwie so richtig schön und so und dann flexen die Gangster die Tür auf und dieser russische Gangster, den ich übrigens als Charakter wirklich irgendwie sympathischer finde als Bradley Cooper, weil, wie gesagt... Obwohl er besessen ist davon, Leute zu häuten, weil er nicht so leblos ist einfach. Auf jeden Fall, das ist wenigstens ein Mann, der hat Spaß im Leben, weißt du? Ja. Ist es ein Traum, halt irgendwie nicht so ein komischer Wall-Street-Roboter zu werden. Und hat wahrscheinlich einen fünfstelligen IQ, weil er auf die brillante Idee gekommen ist, das Limitless irgendwie aufzulösen und sich intravenös zu spritzen. Genau. Das ist halt, er entwickelt es sogar weiter. Ja. So. Und er setzt sich dann so einen Hit von dem Limitless und will dann halt Bradley Cooper häuten, während irgendwie seine Ganoven da irgendwie so die Bude auf den Kopf stellen. Und obwohl er kein Limitless hat, kommt Bradley Cooper auf die coole Idee oder hat einfach nur das Glück, ich weiß nicht, sich so ein in der Nähe liegendes Messer zu schnappen. Und bevor er gehäutet werden kann, was die Spezialität ist von dem Gangster, hast du ja schon gesagt, bevor er gehäutet werden kann, halt den russischen Gangster abzustechen. Dann rangeln sie sich halt so, ne, wie es halt so ist. Ja, fallen so sich gegenüberliegend auf die Seite. Mhm. Und der Bradley Cooper muss ja aber immer noch die anderen beiden ausschalten. Und das würde ja viel besser funktionieren, wenn er Limitless hätte. Aber wie er es halt selber sagt, das letzte Limitless ist halt in dem Blutkreislauf, in dem Bloodstream von diesem... Ja. Ne? Was macht man am besten? Man schlägt einfach das Blut von dem... Und das ist halt die... In dem Moment, wo dieses Kind irgendwie als Waffe benutzt wird, ist das die zwei beste Szene aus dem Film, wo Bradley Cooper dann anfängt, das Blut von diesem ermordeten Gangster vom Boden aufzulecken, damit er halt... So Limitless! Mindset! Und mit seinem mega coolen Limitless-Mindset überwältigt er dann auch die beiden anderen Gangster so irgendwie. Ich weiß nicht, das muss man jetzt nicht im Detail beschreiben. Es ist halt so eine Action-Szene. Einer kriegt ein Auge ausgestochen. Schießt dann so blind in der Gegend rum. Stirbt er dann. Tötet halt seinen eigenen Kompagnon und wird dann halt von Bradley Cooper durch eine Scheibe geboxt und ist dann auch tot. Ja. Bradley Cooper nutzt noch seine coolen Sprachkenntnisse, indem er sowas auf Russisch, schreit, um die noch mehr zu verwirren. Dabei, Schlagbaum! Ganz genau das, ja. Kompromat. Und aber er überwältigt sie dann beide und hat dann ja auch... Ach so, genau. Und dann holt er sich nämlich sein Limitless zurück, weil er nämlich herausgefunden hat, dass dieser... Erinnert ihr euch noch an nicht Peter Stormare? Der arbeitete nämlich auch für diesen Millionär, der jetzt im Koma liegt. Gott, ist das verworren. Und, aber erzählerisch sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr... Und der Grund, warum dieser andere geniale Finanzmann da halt, oh Gott, Finanzmann, oh Gott. Aber auf jeden Fall Entrepreneur. Ist dieser geniale Entrepreneur halt auch ums Leben kommt, ist halt, weil der Bradley Cooper praktisch ganz... Bradley Cooper? Bradley Cooper? Ja, wie gesagt, vielleicht war halt dieses Nonstop-Podcast-Aufnehmen auch nicht so gut. weil der Bradley Cooper halt dieses Limitless hat, was er, glaube ich, die ganze Zeit haben wollte, weswegen Peter Stormare immer her war. Auf jeden Fall, er tut sich dann zusammen mit nicht Peter Stormare und sagt so, ey, pass auf, wir wollen beide dieses Limitless haben, das hat dieser Anwalt mir geklaut und dein Boss braucht das ja nicht mehr, weil der ist jetzt tot, weil der stirbt dann auch noch. Ich scheiß dich zu mit meinem Limitless. Genau, und deswegen hilf mir doch, das zu holen, so auch als Rache für deinen Chef und so. Ich bin gespannt, ob irgendjemand Sinn machen kann aus dem, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall kriegt er sein Limitless zurück. Der Typ schlägt den Anwalt zusammen und er kriegt sein Limitless zurück. Und ja, wenn man halt das hehre Ziel erreicht hat, halt so ein seelenloser Börsenbroker zu werden, der die Deals macht mit den Portfolios und so weiter und den Stocks, was ist der logische nächste Schritt? Man wird natürlich Politiker. Nee, man wird erstmal Bestseller-Autor. Achso, ja, Entschuldigung. Also, ja, stimmt, sag, das ist richtig. Ja, mit seinem Buch True Allegiance. Bei Ben Shapiro. Sein Buch heißt Illuminating the Dark Fields, Mapping the American Psyche. Aha, so wie der Film Limitless. Wie ein Sachbuch klingt, aber die Romanvorlage von Limitless heißt The Dark Fields. Ja. Clever, ne? Illuminating. Und es ist ein großartiger Bestseller. Wie gesagt, Zeitsprung um 12 Monate, das Buch kommt raus. Mhm. Bradley Cooper ist gefeierter Autor. Mhm. Aber nicht nur das. Er ist auch Senator und macht irgendeinen Wahlkampf. Er will mehr. Ja. Und auch da wieder, es ist auch wieder so ein Ding wie mit dem vierstelligen IQ, so die ist so sein Aide, sein Assistent sagt ihm dann halt noch so, ja, unsere Gegner haben die zweite Debatte schon abgesagt, die trauen sich gar nicht mehr und wir haben so viel Spenden, dass wir gar nicht wissen, was wir damit anfangen sollen und so. Alles ist immer irgendwie limitless und super. Sporting und super. Is expected. It's amazing. It's my enemies, they are weak. Mhm. They got tiny, chubby little hands, like little Marco Rubio. Mhm. Ja. Lil Marco. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie abscheulich ich halt die Vision von Erfolg in diesem Film finde. Also wirklich, ich finde sie wirklich abscheulich. Also so dieses so, was ist deine Wunschvorstellung von einem Politiker? Es ist halt auch irgendwie so ein seelenloser Typ, dessen höchstes Ziel im Leben ist, mit möglichst wenig Anstrengung seine komplett materialistischen Träume zu. Egal. Auf jeden Fall, er ist jetzt Politiker geworden. Wer ist einer seiner größten Spender, Geldgeber? Wutte Petrelli! An die Heroes-Fans unter uns. Ja, ne, so viele Shoutouts. Für jeden was dabei. Ich habe dich gerade unterbrochen, du wirst wahrscheinlich irgendwas Sinnvolles sagen gerade. Ich wollte tatsächlich mit diesem Plot zum Ende kommen, weil jetzt kommt auch der Teil, wo wir beide sagen, dass wir nicht wirklich wissen, was es sollte. Auf jeden Fall. Ich hatte ohnehin schon nur einen sehr, sehr, sehr, sehr zaghaften Zugriff auf die erzählerische Logik des Films. Aber ich habe dich wieder unterbrochen. Genau, er findet, also wer ist einer der Spender von Bradley Coopers Kampagne, was auch immer es ist? Natürlich der Dirty Grandpa, der Robert De Niro, und die haben dann schon wieder so ein blödes Power-Game gespielt. Das ist wirklich unerträglich. Es ist echt, es ist wieder so dieses... Es ist unerträglich langweilig vor allen Dingen. Look, I'm funding you and then I own you. No, no, no. You, I own you. No, no, you, I own you. Bla, bla, bla. Und dann sagt ihm halt der Robert De Niro, dass er die Firma gekauft hat, die Limitless herstellt. Und dann praktisch sagt so, ja, Bradley Cooper, ich hab die jetzt in der Tasche und so. Und dann sagt der Bradley Cooper aber zu ihm... Und das ist der Teil, wo wir beide actually, nicht... Actually, now you don't. I'm 50 steps ahead of you. Genau. I've got a brilliant mind. I'm playing multidimensional chess with you. I got so much limitless. So much limitless, in fact. You can't even imagine. It's great. It's limitless, limitless. Damit ist eigentlich alles gesagt, ja. nee, es stimmt. Also, und dann kommt der Teil, wo wir beide nicht sicher sind, weil was, so wie ich Bradley Cooper verstehe, ist halt so, dass er kein Limitless mehr nimmt, aber sein Gehirn durch den Konsum von Limitless so super geil geworden ist, dass er jetzt Limitless ist, ohne Limitless zu sein. Also Limitless, Limitlessness. Und er, ja, Limitless, Limitlessness, genau. Und er stellt es dann auch unter Beweis, indem er irgendwie so einen Verkehrsunfall vorhersagt, der in einer Sekunde passiert. Dann auch noch irgendwie so eine echt drolligen Szene, halt so Robert Niro so befummelt, ihm so an die Brust geht und so. Und dann halt irgendwie durch durch sein Hemd irgendwie so so sein Herzproblem diagnostiziert oder so, und wir müssen fruit, und der Film will praktisch, dass wir glauben, dass halt Bradley Cooper ist im Grunde Gott geworden jetzt, also er ist jetzt wirklich Dr. Manhattan. Das ist eine Mischung aus dem Doktor aus Star Trek Voyager, Data und Dr. Manhattan, aber er ist halt so ein Dr. Manhattan, dessen höchste Ziele im Leben halt sind, irgendwie beim Chinesen auf Chinesisch zu bestellen und auf Ibiza Cabrio zu fahren, Weiber klar zu machen und halt Anzüge zu tragen. Ja. Was abscheulich ist, wirklich. Entschuldigung. Ja, und das war Limitless. Ja. Da, da. The Dan Bilzerian Story. Nee, ich weiß nicht, also ich finde halt, also ich glaube, ich habe halt schon, ich hoffe, ausreichend formuliert, wie mir einfach die Vision in diesem Film von einerseits Intelligenz und andererseits Erfolg und auch damit im Grunde auch Glück und so irgendwie gegen den Strich geht. Achso, der Film endet dann damit, dass er sich mit seiner Freundin trifft und halt beim Chinesen auf Chinesisch bestellt und dann so. Abspann. Ja, shit. Wer dann denkt, oh, Manu, ich hätte so gerne noch mehr Geschichten aus dem Limitless-Universum. Oh mein Gott. Stimmt. 4 Jahre später gab es zumindest eine Staffel lang eine Fernsehserie. Oh Gott, ey. Oh. Namens Limitless. Und wo Bradley Cooper dann quasi den Staffelstab übergibt an seinen TV-Äquivalent. Seinen Nachfolger im Bereich der Limitlessness. Keine Ahnung, worum es da geht. Wahrscheinlich halt auch so stupid shit. Mhm. Aber wer halt unbedingt noch mehr Limitless will, dem sei die eine Staffel ans Herz gelegt, sie zu torrenten oder was weiß ich, was man heute macht, um sowas nachzuholen. Mhm. Es gibt eine TV-Serie davon, die ist gefloppt, weil es ehrlich gesagt eine schwachsinnige Prämisse ist. Aber ja, es ist, man hat halt, wie du das auch sehr, sehr gut beschrieben hast, der Film ist moralisch komplett korrupt. Es ist, ist völlig seelenloses BWLer-Weltbild. Das, wie gesagt, wie ich schon zu Anfang sagte, eine sehr, sehr dumme Definition von Intelligenz rausstellt. Wahrscheinlich um bewusst bei einem Publikum, das die Urheber von Limitless für nicht besonders helle hielten, durchschlagenden Erfolg zu erreichen. Und was soll man sagen? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ja. Ja. Und also wie gesagt, ist noch niemand jemals darin gescheitert, die Intelligenz der amerikanischen Bevölkerung zu unterschätzen. Hat sowas ähnliches nicht P.T. Barnum das gesagt? Das ist ein Zitat nämlich von P.T. Barnum. Ja. Auch einer der großen Schlangenverkäufer, ja, die es gab. Aber was ich noch, du hast jetzt gerade den Hörern die Serie ans Herz gelegt. Jetzt ist die Frage, würdest du ihnen den Film ans Herz legen? Ja, weil er ist sehr gut. Ja. Limitless ist mit einer der besten Filme, die wir in diesem Podcast durchgenommen haben. Nicht unbedingt aus irgendwelchen konkreten Gründen, außer dass er halt eine wirklich sehr, sehr abartige Weltsicht hat, die aber zumindest stringent durchgezogen wird. Und es ist halt schon, ich fand es sehr, sehr amüsant, mir diese halt echt sehr infantile Version, Definition ja, von Intelligenz ja, mal so in dieser Form durchgespielt anzugucken. Das Ende ist kompletter Scheißdreck. Die entscheidenden Elemente des Plots, der Film ist viel zu duales System, viel zu dialoglastig, um auch als Film zu funktionieren, aber was dieser Film für sich laufen hat, ist dieses völlig entgrenzte Weltbild, wie es halt wirklich nur so Leute haben können, die CNN nur gucken, um sich die Werbespots anzusehen. Ja. Und die in so einer komischen, also wirklich auch diesen, ich hatte, glaube ich, auch in diesem Podcast mal die zweiteilige Dokumentation der Versicherungsvertreter empfohlen. Mhm. So eine Weltsicht, der sehr, sehr viele Leute, die sich für business-savvy oder besonders geschäftstüchtig halten, für kaufmännisch begabt. Mhm. Das wäre, glaube ich, ein passender deutscher Ausdruck dafür. Stimmt, das ist ganz gut eigentlich. Der diese Leute anspricht, ja. So 19-Jährige, die irgendwie bei BASF als Trainee fürs mittlere Management anheuern und die dann so denken, ja, wenn sie erstmal ihren Audi haben und ihr Reihenhaus und bei sich zu Hause in der schönen Wohnung das Licht mit dem iPhone ausschalten können, dann haben sie es geschafft, dann haben sie irgendeine Art von seelischem Equilibrium erreicht. Und können dann halt Party machen und Weiber weg poppen. Mhm. Und that's what life is all about. Es ist halt, ja, es ist halt, also es ist genauso, wie du es gesagt hast gerade. Der feiert ja das halt ein bisschen. Nicht, weil die Figuren irgendwie so fröhlich wären über das Leben, das ihnen durch Limitless ermöglicht wird. Sie sind erschreckend freudlos. Total. Aber wie gesagt, ich kann mich jedes Mal wieder drüber bepissen, dass der Film es mir ernsthaft als Beleg für vierstellige Intelligenz verkaufen will, dass er erstmal irgendwie zu C&A geht, sich einen Anzug oder Marks & Spencers oder ja. Brooks Brothers, natürlich. Ja, natürlich. Nicht, dass Brooks Brothers in dem Film irgendwelche Trademarks hergegeben hätte. Und dann hat den Coiffeur besucht und was sich die Haare zurückgeht. Wie gesagt, es ist ein bisschen so, als wird man so das Traumtagebuch von Anthony Scaramucci lesen. Und das macht den Film so wertvoll. Aussehen, ja. Das wird so und, aussehen. Und die zentrale Rolle, die Nootropics in dem Film spielen, finde ich auch gut. Nee, aus dem Grund. An dieser Stelle übrigens nochmal der Hinweis, sofifee.de/mindset. 15% Rabatt, wenn ihr den Couponcode sofifee eingebt. Ansonsten unrabattiert 110,99 €. Ja, eben, also ne, zugreifen und wie halt so ein richtiger Go-Getter, halt schnell sein, entschieden sein und so. Aber ich kann mich halt dir noch anschließen, ich würde den Film tatsächlich auch empfehlen, weil es ist halt wirklich guter Schlock. Also wirklich Schlock. Ja. Aber halt, er hat halt diese Szenen, wie Bradley Cooper leckt Blut vom Boden und ein Kind wird als lebende Waffe eingesetzt. Und Bradley Cooper spielt die Rollen, die Nicolas Cage heute erst spielen darf. Sozusagen, ja, quasi, kann man fast sagen. Ja. In so einer Art Hochplateau seiner Karriere. Ja. Und ich kann mich nur anschließen, ich bin halt auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt sehr miesepetrig rüberkomme, aber halt, ich bin halt tatsächlich immer wieder entsetzt davon, wie halt wirklich materialistisch, krude und ja wirklich limitiert die Idee von dem Film, von einem limitless Leben halt ist. Total vulgär, aber das ist halt so das Schöne, dass dieser Vulgarismus halt... In die letzte Konsequenz halt wirklich. Und das ist halt, es ist halt wirklich dieses... Bis hin zum Aufschlabbern von Blut. Ja. Und vielleicht ist der Film viel intelligenter, als wir denken. Nee, ich habe gerade... Nee, ist er nicht. Aber ich dachte mir, man hätte, glaube ich, diesen Film, den du gerade beschreibst, machen können. Wenn man halt sagt, okay, Bradley Cooper ist tatsächlich so ein Patrick Bateman-Typ, der halt also wirklich über Leichen geht, um halt irgendwie diesen Shit zu machen. Aber der Film kann sich nicht entscheiden oder der Film stellt sich auf keine Seite und ist im Grunde genommen, lebt dann dieses Anthony Scaramucci-Traumtagebuch. Ist Limitless das... Das Vampire's Kiss für das 2000, ich weiß gar nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Auf jeden Fall, Vampire's Kiss wollte ich unbedingt nochmal sehen. Ja, definitiv. Ja, das war Limitless von aus dem Jahre 2011, dem fernen Jahr 2011. Ja. Haben wir irgendwelche Empfehlungen? Naja, also ja, wenn wir schon dabei sind, können, also bei mir ist es nämlich immer so, ich versuche mir alle Filme zu merken, die ich gut finde, damit ich sie empfehlen kann, dann vergesse ich sie wieder. Was ich empfehlen könnte jetzt wäre halt, ich habe letztens gesehen The Visit, das ist der letzte Film gewesen von M. Night Shyamalan. Und das Gute ist, dass ich den gesehen habe, ohne zu wissen, dass der von Shyamalan ist. Das heißt, ich hatte null Erwartungen, also weder gute noch schlechte, also wahrscheinlich eher schlechte, wenn man sich The Happening, unsere Folge anhört zum Beispiel. Und ich fand ihn ganz gut. Also im Sinne von, also es ist ein ganz kurzweiliger, gruseliger Film. Es ist halt, der Film ist leicht problematisch. Er ist nicht freundlich gegenüber entweder alten Menschen oder Menschen mit Geisteskrankheiten oder alten Menschen mit Geisteskrankheiten. Aber er ist ganz solide, hat gute Schauspieler und ist ganz gruselig. Oh, okay, das fiel mir so ein. Ich glaube, es gab noch andere Filme, die habe ich jetzt vergessen. Ja, Spodermann. Ja. Ach so, Spider-Man Homecoming hätte ich Ihnen empfehlen sollen. Weiß ich doch nicht. Ich hab's nicht gesehen. I don't care. Ich weiß nur, dass du den gesehen hattest. Ja, es laufen Comicfilme im Kino, Leute. Die sind genauso wie alle anderen Comicfilme. Guck Comicfilme. Oder lass es bleiben. Es ist tatsächlich egal. Wow! Warum war ich jetzt so giftig? Kann ich ja auch nicht sagen. meine Empfehlung, ein Dokumentarfilm. Wie hieß der nochmal? Der Julian Assange-Film von der Dame, die... oh Mann, oh ja, tatsächlich, wie hieß der? Risk. Risk, genau, hieß Risk. Ja. Risk von der Dame, die für diesen Snowden-Film einen Oscar bekommen hat. Über Julian Assange. Julian Assange. Und tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Film. Interessantes Psychogramm von einem ziemlich unangenehmen Menschen. So kann man sagen. Zu sehr, sehr interessanten Zeitpunkten seines Lebens. Also es ist tatsächlich teilweise wirklich schon krass, in welchen Momenten die Kamera dabei sein konnte. Also auch so Momente, wo Assange von seinen eigenen Rechtsverdrehern zurechtgewiesen wird, dass er mal die Klappe halten soll. In Bezug auf Frauen, muss man sagen. In Bezug auf diese Vergewaltigungsvorwürfe, die auf, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt entlastende Art und Weise verarbeitet. Snowden, guck auch nochmal vorbei. Hello, I'm Edward Snowden. Featuring, ja genau. There are dick pics of you everywhere. Ja. Chelsea Manning, whoop whoop. Ja, woo. Große Superheldin auf Twitter. Der Film ist unglaublich aktuell. Es sind glaube ich, sogar noch 10 aus dieser... Aus irgendeinem Statement von Comey aus dem Februar von einem Kongressausschuss, Untersuchungsausschuss wegen dieser Clinton-E-Mails. Und eigentlich Must-See-TV oder Kino für Leute, die sich für diesen ganzen Kladderadatsch interessieren. Ja. Es kommt wirklich... Alle unsere Stars, wie wir sie lieben, kommen nochmal vor. Hill Dog, The Donald, alle sind sie da. Und das ist auch wieder ein Einblick in eine auffällig männerdominierte Welt mit, Ja, ich gucke jetzt gerade so verkrampft, weil ich tatsächlich nicht drüber hinwegkomme, wie eigenartig Julian Assange ist. Ja, aber es ist ja nicht nur Julian Assange, sondern auch dieser Heini, der fürs Tor-Netzwerk arbeitet. Und ja, so. Auf die Szene wirft es halt auch sehr... Auch so ein paar Popos betatscht haben soll im Zuge dieser beruflichen Tätigkeit. Es ist halt sehr, sehr unangenehme Menschen, die sich auch sehr, sehr weird verhalten, also... Es gibt so eine Szene, wo Assange mit einer Kollaborateurin, die eine 23-jährige kolumbianische Anwältin, sich irgendwo in England, bevor er in der venezolanischen Botschaft unter Hausarrest bzw. Botschaftsasyl sucht, irgendwie sich in so einem Gebüsch versteckt und die ganze Zeit halt so Ausschau hält, ob irgendwo, irgendwo die Killbots kommen, um ihn heimzusuchen. Und das erinnert halt schon sehr an so eine wie so ein Typ, der einfach nicht erwachsen werden will und ständig irgendwelche geheimen Knutschmeetings im Baumhaus mit seinen handverlesenen Mätressen. Es hat mich zum Teil wirklich verwirrt, weil ich einfach nicht, aber wir müssen ja jetzt nicht den Film besprechen, aber es ist sehenswert. Es gibt eine echt denkwürdige Szene, wo Lady Gaga ihn irgendwie für so einen Vlog interviewt oder so und man halt merkt, dass sich diese zwei Menschen sowas von gar nichts zu sagen haben. Aber Assange halt auf Frauen offensichtlich sehr, sehr attraktiv wirkt, weil er so undurchschaubar ist und als Mensch sehr, sehr viele zentrale Fragen aufwirft, denen er selber ständig ausweicht. Und bestimmte Frauen scheinen es sehr, sehr faszinierend zu finden und auch sichtbar erotisch. Das war einer der gruseligen Aspekte von dem Film. Ja, es ist tatsächlich alles halt sehr frappierend, aber halt sehenswert. Dieser Narzissmus so eine Art erotische Anziehungskraft aus. Ist auch ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich nochmal so ein Buzzword rauswerfe, ist auch ein bisschen Nagging, was er macht. Total. Er ist ein totaler... Ja, nee. Er ist ein Nagger. Er geht halt so vielen Fragen aus dem Weg, weil er weiß, dass... Verzeihung. Allein schon das Interesse, auf diese Fragen jemals eine Antwort zu erhalten, diese Frauen irgendwie in seinem Einflussbereich hält. Es ist, der Film ist sehenswert, aber tatsächlich anders als der Snowden-Film, wo man tatsächlich irgendwie mit der Laura Figur... Poitras, Entschuldigung. Ja. Laura Poitras ist die Regisseurin, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ist mir zum Glück wieder eingefallen. Auch ein sehr komisches persönliches Involvement in diese ganze Geschichte. Es ist halt kompliziert. Menschliche Interaktion ist kompliziert und das sieht man auch an diesem Film. Anders als in Limitless. Wo nichts kompliziert ist. Limitless ist halt nur die sehr, sehr schicksalshaft günstige Verknüpfung der einzelnen Figuren kompliziert. Der Rest ist doof. Aber lustig doof. Lustig doof in dem Fall. Ja. Und das war Folge 19 der Sonderschule für Film und Fernsehen. Wie gesagt, www.sofife.de/mindset. Ja. Limitierte Angebote. Jetzt nur noch 169,99 Euro. Nicht vergessen, vorbeischauen. Sagt es euren Freunden. Wie gesagt, nehmt nicht zu viel auf einmal. Das ist zu krass. Die Wirkung ist halt schon heftig. Also Profis wie wir, also Kenner wie wir können das halt. Aber limitiert euch. Ne? Kennt eure Grenzen. Und aber vielen Dank. Für was? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und okay. Jetzt für mich oder was für eine Art von Antwort? Das war jetzt in deiner Art ein bisschen seltsam. Vielen Dank fürs Zuhören, wollte ich nur sagen. Und danke, dass ihr uns so treu bleibt, obwohl der Veröffentlichungsrhythmus immer noch nicht so richtig an Fahrt gewinnt. Wir müssen immer noch so ein bisschen am Riemen reißen, aber wir haben so Ideen auch für die Zukunft. Natürlich. Großartige Ideen wie die Kommissar Let's Pod Play, Long Play, Pod Crawl, Pod Wall. Vielen Dank auch für den Dank. vielen Dank fürs Zuhören, fürs Treubleiben, fürs so viel Mindset kaufen und unterstützt uns auf Patreon. Nein, wir haben kein Patreon. Wenn wir Patreon machen würden, dann würden sehr, sehr viele Leute sagen, warum schieben wir euch 5 € pro Monat in den Arsch, wenn ihr nichts macht, ihr Bastarde. Nee, deswegen machen wir jetzt so viel Geld einnehmen, auch mit unseren Produkten. Das ist ein ehrlicherer Weg. Es ist, wir versprechen nicht irgendwie wie irgendwelche Right-Wing-Pundits aus Amerika, irgendwelchen Content, den es nie zu geht, irgendwelche Newsletter, die wir verschicken, das nie machen. Nein. Wir liefern halt wirklich harte Ware. 100 Milligramm, so viel Mindset. Mhm. Nur 189,99 €. 15% Rabatt, falls ihr den Couponcode SOFIFEE eingebt und 15 € Versand und Verpackung, weil es halt es ist ein starkes Arzneimittel. Und wir haben schon echt gedrückt, ja, wir haben es schon echt gedrückt. Das ist so gerade. Und den Preis halt so niedrig zu halten, da wir es halt auch erstmal in so geringen Mengen herstellen und der Rohstoff ziemlich exklusiv ist. bitte ich das zu bedenken. So, das ohne diese Einnahmen gehen hier bei uns die Lichter aus. Dann können wir uns hier nicht mehr so also MacBook Pro und was weiß ich hier, Apple Watch leisten und so weiter. Und wie gesagt, wir brauchen halt solche Sachen. Wir brauchen MacBook Pros und Apple Watches, um unsere Feinde im Podcast-Business einzuschüchtern. Das Wichtigste, das ist, wie Limitless, Power Games und so, ne? Ja, verurteilt uns nicht für unseren Reichtum. Der ist Teil eines unerbittlichen Verdrängungskampfs. Genau. Der halt die deutsche Podlast-Kanschaft ausmacht. Genau. Ja. Okay. Falls ihr uns jetzt noch zuhört, könnt ihr euer Internetgerät ausstellen und euch schlafen legen. Denn wir sind jetzt zu Ende und jetzt gibt es vielleicht noch ein Lied, dessen Rechte wir nicht gekauft haben, deswegen nur kurz läuft. Bitte nicht verklagen deswegen. Bis zum nächsten Mal. Ich verbleibe. Fix Deutschland. @f_Deutschland auf Twitter. Ich bin Alexandra, @AlexandraPlatz. Und wir sind die Sonnenstufe für den Fernsehen. www.facebook.com/SophieFeeBerlin. @SophieFeeBerlin auf Twitter. Mhm. Und zu erreichen im Internet, auf euren Internetgeräten. www.sophiefee.de. Ja. Das ist eine Stratodomain, die kostet mich 2 € pro Jahr. Also lass dieses Geld nicht einfach verschenkt verfallen. Genau. Geht nicht auf www.wordpress/sophiefeeberlin, sondern auf www.sophiefee.de/mindset. Das war's. Bis dann. Tschüss. If I were a rich man, yabbidibbidibbidibbidibbidibbidibbidum, all day long I bidibbidibbum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, idle diddle diddle diddle man.